ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Beamtenmoral. Hier ist der Endicast mit seiner Jubiläumsfolge 48. Mit Dennis. Und Renke. Hallo. Unbequem, Dennis. Also dafür, dass wir auf einer Sitzlandschaft so groß wie meine Wohnung sitzen. Ja, ich habe mich hier versessen. Die letzten Wochen und Monate, muss ich sagen, habe ich hier nicht auf dem Sofa so gut gesessen, weil ich mein Sofakissen hatte anderes zu tun. Er hat irgendwie, glaube ich, so einen Podcast gemacht über NFT oder sowas. Ah, herzlich willkommen aus Pankow. Wir sind in einem Raum. Ja, wir sind, das stimmt. Aber Corona-Maßnahmen eingehalten, 2 Meter Abstand. Ja, aber weißt du, wo wir sind? Wir sind hier am Live, also es ist der Schauplatz, das ist das Studio, in dem die Drombusch-Akten aufgenommen werden. Sehr regelmäßig zurzeit. Mahlzeit. Ja, Scholz. Mach mal dein Headset ein bisschen runter, du hast das irgendwie völlig über dir. Wunderschön. Ja, ja. Hallo. So. Wir waren nicht so nah. Ja, nicht so nah. Wir waren ja so in einer unfreiwilligen Sommerpause. Du ständig mit dem Zug weg warst. Irgendwie, dann bist du nicht wiedergekommen und sowas. Und dann, dann bin ich wieder da. Ja, Dennis, willst du aufnehmen? Da bin ich in Salzburg. Ja, aber dann bist du, nächste Woche bin ich auch weg. Aber ich kann nächste Woche gar nicht vorbeikommen. Ich brauche mein Headset nämlich wieder. Ja. So war's doch. Ja, ansonsten, was hast du gemacht? Ich meine, jetzt ist ja aber auch wieder schlecht, ne? Jetzt nehmen wir wieder auf. Und obwohl. Ja, nee, ist doof. Na? Vielleicht können wir noch was aufnehmen in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ich das Equipment mitnehmen muss. Geht das überhaupt? Kann ich das mitnehmen? Ich bin jetzt 3 Wochen nicht da. Nach dem Ausland? Ja. Nicht nach dem Ausland. Also von hier, also das ist dann in Altdeutsch, also in der Zuständigkeit, wenn wir noch von Grenzen von 1989 sprechen, dann ja. Mhm. Ins Postleitzahlengebiet mit 4 Stellen? Mhm. Nee, mit 5 Stellen. Ach so. Mit der 2 vorne. Okay. Ja, mach. Ja gut, ja, wenn du das nicht brauchst, ich frage ja nur. Ja, ich finde schon. Ich habe heute mein Fahrrad zur Inspektion gebracht. Und? Und habe dann ein Leihfahrrad bekommen. Aber warum hast du es jetzt in Inspektion gemacht? Das ist doch erst irgendwie einen Monat alt. Ja, man soll das zwischen 300 und 1000 Kilometern hinbringen. Und du hast es direkt bei 301 Meter. Nee. Da hatte ich schon irgendwie die 300 Kilometer voll. Da habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Ja, wir können den Termin im September anbieten. Ich sage, bitte was? Ja, bis dann hast du 1000 Kilometer voll. Ich habe das gerade erst gekauft. Die haben mir gesagt, ich soll mich melden. Ach, es ist Erstinspektion. Ja, dann warten Sie mal. Und dann haben die noch hier kurz was im Juli fertig gemacht. Kann es jetzt morgen irgendwie wieder abholen. Erstinspektion ist dann immer doch irgendwie ein bevorzugter Termin. Neukunden werden immer, überall ja, besser behandelt. Ja, das ist normal. Das ist zum Kotzen. Sag ich als Neukunde in diesem Fall übrigens. Nee, und dann soll man das hingehen. Da wird dann nochmal nachgeguckt, ob alles auch so fresh ist, wie man es gerne hätte. Oh. Und ich habe jetzt ein Leihfahrrad bekommen, das ist richtig scheiße. Und er sagt, das ist so niedrig. Und dann hat er, ja, gehen Sie mal drauf, passt das denn so vom Sattel? Nee, können Sie noch, machen Sie bitte höher. Und dann hat er so einen halben Zentimeter höher gemacht. Und dann dachte ich, scheiße, legst du dich jetzt mit diesem Fahrrad, mit dem Zweiradmechaniker, und nachher schlägt er dich noch mit einem Multitool nieder oder so, und dann bin ich einfach so abgedampft. Ich bin ich habe ja entdeckt, dass ich ja so 30 Minuten Call-a-Bike umsonst habe jedes Mal. Ja, und weil du Bahncard 100-Besitzer bist. Das musst du nicht laut sagen, aber ja, das ist in der dazu. Ja, die Leute wissen ja nicht, dass das auch noch erste Klasse ist. Das ist ja nicht so schlimm. Gibt aber nichts extra dafür. Nee. Du kriegst nichts. Alles okay. Und du darfst nur jederzeit in jeden Zug in ganz Deutschland steigen. Und jetzt kommst du bestimmt wieder, nee, aber das geht aber nicht auf der Schmalspurbahn im Ostharz und so. Ja, Flixtrain geht auch nicht. Schrecklich. Aber das Deutschlandticket ist jetzt inklusive. Sagt, uns wird gegeben. Ja. Der Teufel kackt immer auf den dicksten Haufen. Du wolltest aber was erzählen gerade. Ja, und bin halt das erste Mal so Fahrrad gefahren wieder, so nach längerer Zeit in Berlin, und hab trotzdem meinen Spaß gefunden. Die erste Route war irgendwie von Friedrichshain Richtung Tiergarten, das war ganz entspannt. Meine zweite Route war dann, ich war sonntags und hatte irgendwie nichts richtig zu tun, dachte mir, ich muss mich bewegen. Dann, weißt du was, ich fahre zum Dance an Gesundbrunnen. Ja. Gucke auf Google Maps, 28 Minuten, dachte ich, ja, Perfekt. So. Komme da nach 28 Minuten auf so, ne, sogar ja, 28 Minuten an. Wurde vorher beinahe von zwei Uber-Fahrern geschnitten. Ja, Uber-Fahrer sind das allerletzte. Schöne Grüße. So. Kommt alle in die Hölle. Und die haben auch alle auf falsche Aufnahme gehabt. Die reagieren nicht mal auf so ein lautes Bastard. Reagieren die einfach nicht mal. Nee, warum auch? So. Und dann kommt ja diesen Gesundbrunnen. Keine Fahrradstreifen, keine krolle Bike-Station irgendwie im Umkreis von irgendwie so 600 Metern. Ja. Das ist einfach wirklich richtig asozial, du. Ja, du, ich habe nicht die Geschichte erzählt, wie ich da vorm im Gesundbrunnen-Center, das, da ist auch noch in der Mitte, auf der Seite, wo Kaufland ist, ja, da wo die, der eine Einstieg zur U-Bahn auch ist, da ist in der Mitte so eine Verkehrsinsel, eine begrünte. Ja. Das heißt, wenn man richtig fahren möchte, fährt man die Straße erstmal Richtung Gesundbrunnen-Center und macht dann so einen U-Turn an der Ampel und fährt dann zurück und biegt dann links ab in die Straße, in die ich einbiegen okay. wollte, wie auch immer die heißt. Ja. Oder man rollt 20 Meter über den Fußweg und ist dann auch in der Straße, in der man ist. Und dann haben die dann hat die tapfere Berliner Polizei mich angehalten und mir 55 Euro abgeknöpft. Ach, das war der Tatort. Diese Schweine, ey. Tatwerk Mann. Übrigens, belehrt hat der Vogel mich nicht, ne? Aber der war so, der sah, ohne Scheiß, der sah auch, ich muss mal ehrlicherweise sagen, der sah nicht so gut aus, der Typ. Der sah ein bisschen so aus, als hätte, würde er morgens auch immer vom Rasierwasser noch einen Schluck nehmen, damit das Zittern aufhört, ehrlich. War ganz fürchterlich. Und seine Kollegin hat gesagt, als ich so gesagt habe, na, immerhin sind sie ja geständig. Ich so, hä? Ihr habt mich doch hier gerade gesehen. Was soll ich denn hier jetzt noch gestehen? Sag mal, wie dumm bin ich denn? Ziehst du nicht in die Länge? Ich bezahle und dann bin ich weg. Dann habe ich zu seiner Kollegin noch gesagt, ja, dann tschüss. Ja, tschüss. Hab mich behandelt, als hätte ich gerade vor deren Augen so ein kleines Kind zusammengeschlagen. Ja, das ist eine furchtbare Ecke. Und dann wirst du, du musst aufpassen, dass du nicht von diesen Reisebussen überfahren wirst. Ja. Aus dem Umland. Ja. Furchtbar. Dreistellige Kennzeichen. Ja. Was ist das Schlimmste, dreistellige Kennzeichen aus dem Berliner Umland? Oh. Wie war es denn hier? Dame Spree, was war das denn nochmal? Das ist LDS, Landkreis Dame Spree. Ja, LDS. Ja. Nee, finde ich gar nicht. Hier fährt ja viel OHV, Oberhavel rum. Ja. Die sind, aber die sind eher so prollig schlimm. Das ist sehr viel Pickups, würde ich sagen. Also so, Kraftfahrzeuge für einfache Menschen, würde ich sagen. Aber ganz schlimm BRR, Barnim. Das ist dieses allerletzte. Warum? Die sind, weiß nicht, die fahren einfach gerne Leute tot. Das ist, und das ist auch keine Meinung. Das ist einfach objektiv, habe ich das so festgelegt. Das ist, in Niedersachsen wird ja immer erzählt, dass Peine die schlechtesten Autofahrer Deutschlands sind. Das kann ich verstehen. So. Aber in Wirklichkeit willst du mir jetzt wieder sagen, nein, nee, stimmt gar nicht. Es wurde sogar nachgewiesen. Jemand hat einfach mal nachgeguckt und es ist tatsächlich pro Kopf, ist es irgendwie Beine. Ich dachte, du wirst jetzt wieder kommen. Nee, ist Salzgitter, aber du bist dir sicher, ist Salzgitterbad. Also sollte es das Gitter sein, dann ist es definitiv das Gitterbad. Ja, das ist der schlechtere Teil von Salzgitter. Ja, ich weiß. Die wollten sich Bad Salzgitter nennen. Ich habe das mit dem Bad nicht so richtig verstanden. Wo soll man da dann drin, was ist da, was da ist da der eine, Kurort? Da gibt es eine kleine Therme. Eine kleine Therme gibt es da und die wird, weiß nicht, mit radioaktivem Wasser aus der Asse gefüttert oder was ist da? Okay, gut. Deswegen ist das eine Kurstadt. Diese Stadt sieht nicht nach Kur aus und du willst ja relativ schnell weg, aber es ist das Gitterbad. Haben wir eigentlich noch eine Sommerfolge? Ich weiß nicht, wenn wir zwischendurch mal aufnehmen, dann schon. Ansonsten kann das auch wieder sein, dass wir erst Ende August zurückkommen. Das ist richtig schrecklich. Dieses Jahr ist richtig scheiße. Tut uns auch ein bisschen leid. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes zu erzählen? Ja, wir können ja mal gucken. Weißt du, was in unserer Abwesenheit so passiert ist? Ja, dann erzähl mal. Weg ist pleite gegangen. Die Wegmeinmachgläser. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, die haben Insolvenz angemeldet. Scheinbar hat denen insgesamt Corona nicht gut getan. Ich dachte, das wäre die Stink gewesen. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber die Gaspreise waren es vor allem. Ah, Glas ist halt scheiße. Glas. Ja, okay, das ist kacke. So. Aber gibt es denn jemand an der Übernahme interessiert oder wird das jetzt einfach eingestampft? Ich vermute mal, ich muss mal gucken. Ich glaube, die haben erstmal hier so ein Rettungsschirmverfahren beantragt. Okay. Also, dass man im Zweifel halt irgendwie Gaspreise, also die Rechnung stundet und so, dass man wahrscheinlich müssen die einfach ein paar Monate mal durchhalten. Insolvenz in Eigenregie, genau. Ja, okay. Ja, das hoffe ich, dass sie das schaffen, weil was nämlich richtig scheiße ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Pyrex hatte sowas Ähnliches. Ja. Und die sind dann von so einem Investor, der ist da eingestiegen, der hat aber alles total auf billig geschrubbt. Die Preise so gelassen, mehr Marketing betrieben, ja, aber halt das Glas billiger herstellen. Ach, furchtbar. Jetzt ist seitdem halt alles scheiße, das ist halt gleich teuer und die haben auch natürlich noch die Kaufsumme in die eigenen Bücher geschrieben bekommen und jetzt sind die mega am Arsch. Ja, Klassiker, Übernahme durch Schulden auf das Unternehmen. Das ist so richtig furchtbar. Und das andere Unternehmen, was dann jetzt pleite gegangen ist, das Insolvenz anmelden musste, ist Römertopf. Auch das ist mir entgangen. Und weißt du was? Ich sag dir Folgendes. Wir können es ja sagen. Wann wird das hier ausgestrahlt? Am Sonntag. Am Sonntag. Das ist der 16. Juli. Ja. Das ist einen Tag vor meinem Geburtstag, den ich mir teile mit David Hasselhoff und der Altkanzlerin Angela Merkel. Möchte ich mal angemerkt haben. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Naja, also. Ach, genau. Römertopf. So, pass auf. Und du weißt ja, ich backe ja ganz gerne. Ja. So. Deswegen steht so ein Ding auf meiner, irgendwann noch mal meiner Einkaufsliste. Genau. Und es gibt so ein tolles, auch rund in groß, das ist ja nicht so dieser klassische Römertopf, der ist ja so ein bisschen rechteckig, sondern gibt es auch, oval, ja, aber schon so ein bisschen kantiger. Kantiger, genau. Aber gibt es auch in ganz rund und da kann man dann schön Brote drin machen und so. Gerade, ich habe ein bisschen das Problem halt tatsächlich, dass ich nicht so viel Dampf in meinen Ofen kriege, wie ich es gerne hätte. Ich mache das immer so behelfsmäßig mit reinschütten und irgendwelchen Dingern. Das ist zwar am Anfang schön dampfig, aber am Ende kommt halt die trockene Hitze, trotzdem führt dazu, dass man eine sehr dicke Kruste hat und dann ist das Brot zwar ganz lecker, aber das ist halt sehr schnell trocken. Nach so, weiß ich nicht, einem Tag oder so, merkt man schon. Ja. Aber wenn das halt in so einem Topf gebacken wird, ist das geiler. Aber die Töpfe, die ich habe, das sind halt so normale Kochtöpfe und nicht mit so, die müssen ja ein bisschen dickwandiger sein. Oder halt so ein Römertopf-Ding. Und ich habe natürlich darauf gewettet, dass ich jetzt so ein Römertopf geschenkt bekomme zum Geburtstag, weil ich das natürlich 20 Mal erwähnt habe, dass es ja ganz gut wäre. Ist natürlich nicht eigentlich, also ich weiß nicht, aber kann immer noch sein, dass ich ihn kriege. Ja. Aber ich habe sozusagen Päckchen angenommen, die ich nicht öffnen durfte. Und die waren so klein, dass da kein Römertopf drin sein konnte. So. Oder vielleicht ist es auch so ein Römertopf-Selbstbau-Kit. Ist einfach ein Kilo Ton. Vielleicht. Kannst du selber vielleicht, formen. Vielleicht ist selber das so. Formen und ausbacken. Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht so ganz. Nee, aber deshalb würde ich sagen, Dennis, wir sind ja hier noch ein bisschen länger, ja? Ja. Und irgendwann kommen ja auch vielleicht Leute noch vorbei, die hier auch in diesem Haushalt. Ja. So. Und dann kann man ja die auch mal hier verantwortlich machen für die Insolvenz von Römertopf. Weil sie nicht gekauft hat. Gutes deutsches Unternehmen einfach so vor die Hunde gehen lassen. Wie viele Arbeitsplätze sind betroffen? Kannst du das so auf die Schnelle? Weißt du das? Gucken wir mal kurz. Rheinland-Pfalz natürlich. Woher sonst? Natürlich. 50 Millionen verkaufte Römertopfe pro Jahr. Ja. Wer kauft die Scheiß? Römer. Ja, aber hat nicht einfach jeder Haushalt in Deutschland mittlerweile ein? Das wird doch einfach von Generation zu Generation vererbt. Weiß ich, vielleicht werden da auch irgendwie Dächer mit gedeckt oder so. Wenn das irgendwie, und dann gibt's, oder man muss das auseinanderbrechen. Nee, hier steht 44 Mitarbeiter. 44 Mitarbeiter, das sind 44 Familien auf dem Gewissen einer Frau. Ich finde es auch sehr schön, dass auch der Related Teaser bei der Tagesschau direkt Wegleser nochmal ist. Ja, deswegen ist die spannende Frage. Jetzt gehen hier wirklich Dinge eines stabilen deutschen Haushaltes ja gerade vor die Hunde. Weg Einmachgläser, der Römertopf. Ja. Wie geht's den Tupper-Aktien? Ja. Ja, also ich habe ja ein Tupper-Investment gemacht. Das habe ich, glaube ich, hier noch nicht vor laufender Kamera erzählt. Doch. Habe ich das? Ja. Also ich habe ja vor ein paar Jahren schon mal, Tupper hatte vor... Wann war das? Wir hatten ja, glaube ich, mal das große Anycast Aktiendepot Folge. Genau. Und da war Tupper irgendwie so bei 1-2 Euro stand die Aktie. Ich habe gesagt, Leute, das ist so ein Riesenunternehmen. Massiv unterbewertet. Das wird niemals fallen gelassen. Und stellt sich raus, die waren ohne Scheiß ein halbes Jahr später, also wie ich von Tiefstand war, irgendwie 1,37 Euro oder 1,33 Euro sehe ich hier gerade, ging es auf 29 Euro hoch. In einem halben Jahr. Ja. In einem halben Jahr. Dennis. So. Und ich glaube, das Problem ist, die haben dann überlegt, so was machen wir jetzt und irgendwie Strategie umbauen und so. Und dann wollten die ja direkt verkaufen und diesen Strukturvertrieb irgendwie ein bisschen sozusagen ein weiteres Standbein aufbauen und haben ja auch schon mit geliebäugelt, damit irgendwelche Flagship-Stores auch in Berlin zu eröffnen. Dazu kam es ja nie. Ja. Ich weiß nicht genau warum, ich habe das nicht mehr so verfolgt. Es kam natürlich die Pandemie, ist klar. so richtig in Schwung und dann ist das ein bisschen, ich kann mir aber einfach vorstellen, dass diese Strukturvertriebler den internen Machtkampf gewonnen haben. Das ist so ein bisschen meine Verschwörungstheorie. Und jetzt haben wir es mit einem Penny Stock zu tun. Die Aktie ist jetzt derzeit wert 66 Cent. Ich bin eingestiegen bei 1,10 Euro. Einfach also, das Investment halbiert. Also, naja, also meine, ich sag mal so. Meine 20 Euro sind jetzt noch... Ich wollte gerade sagen, zum Glück hast du 20.000 Euro investiert. Nee, es sind nicht ganz 20 Euro. Ich muss mal kurz gucken, was habe ich bezahlt hier? Moment. Wo sehe ich das denn? Hä? Warte. Wo ist denn mein Verlauf? Da, Moment. Tüt. Ach, möchte ich eine... Ach, scheiße. Ach, hier stand das. Ich bin ja doch zur Hauptversammlung von Südzucker eingeladen worden. Scheiße, hab ich nicht gesehen. Ich hab schon gedacht, ich beschwere mich. Moment. Aber zu Südzucker kommen wir gleich, ja. Da. 19,05 Euro. Beim Preis von 1,28,9. Meine 19,05 Euro sind jetzt noch wert. 9,30 Euro. Herzlichen Glückstrumpf. Dankeschön. Aber nach wie vor... Einfach mal den Markt geschlagen. Aber nach wie vor, ich sag dir, Dennis, es ist jetzt... Es ja, ist hodel. Jetzt, weißt du, was das eigentlich für mich bedeutet, dieser niedrige Preis? Ich muss nachkaufen. Ja. Ich muss jetzt nachkaufen. Nachschießen. So, das ist ganz wichtig. Ich glaube nach wie vor, und das halte ich wirklich, ohne Scheiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das komplett vor die Hunde gehen lässt. Die Produkte sind zu gut, die sind ein bisschen überteuert, aber die sind gut. Die sind wirklich gut. Aber irgendwann nicht der Markt. Und die halten Jahrzehnte. Nein, Quatsch. Die müssen ein bisschen, die wahrscheinlich auch nicht viel billiger, nur ein bisschen billiger sein. Und du musst die in Läden kaufen können. Dieses Ding mit, ich rufe jemanden an, dann kommt die irgendwie vorbei und dann verdient da jemand Fettprovision. Ja, aber ist das nicht der Abgang vom Ende? Das ist doch, du bist ja, ich bin ja Insider im Camp David, in der Camp David Gruppe auf Facebook. Und seitdem Camp David bei Lidl verkauft wird, geht diese Marke vor die Hunde. Hast du Angst, dass dein Wohnhaus verkauft wird? Ja. Nee. Ohne Scheiß. Ich glaube, das beste Boomer, die irgendwie für 7 Milliarden Euro Camp David kaufen, die sich dann über aufregen, dass der Peps das Lidl für 20 kaufen kann. Ich glaube, ohne Witz, ich halte die Produkte für gut, ein bisschen zu teuer, die muss man einfach nur in Läden an. Und ich glaube nicht mal, dass man die einfach, die muss man nicht bei Lidl verramschen. Nö, Flagship Store finde ich eine sehr gute Idee. Flagship Stores in ein paar großen Städten machst du das, ja. Da passt du die. Also ich, ohne Scheiß, ich fahre nicht gerne an Kudamm, aber für Tupper würde ich es tun. Ich sag, wie es ist. Ich muss nicht zum dritten, vierten Nike oder Adidas Store oder so, das ist mir scheißegal, aber Tupper mache ich. Ist so. Ist wirklich so. Ich war sogar letztens in einem Fissler-Laden. Aber Fissler, was war das denn? Das ist auch so Küchengeräte, ja, oder? Ja, genau. Töpfe und alles mögliche. Ja, ich traue mich nicht in dieses Küchengame rein, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das dann anfange, bin ich verloren. Ja, es ist sehr teuer. Ja. Aber sehr geil. Also ich habe jetzt mein letztes Küchenkaufgerät, ja. Ist ein Multizerkleinerer gewesen von der deutschen Qualitätsmarke, wie heißen die? Mit G, glaube ich. Mit G? Oh, warte. Multi Zerkleinerer. Mit G? Und zwar von Grundig. Ah. Ein Multi Zerkleinerer von Grundig. Aber gehört das nicht mittlerweile China? Gehört doch alles den Chinesen. Ist doch egal. Aber hat hier Haus- und Gartentest sehr gut. Sehr gutes Häcksler-Ergebnis auf ganzer Linie. Grundig war ein deutsches Unternehmen für Unterhaltungselektronik. Mit Sitz in Fürth. So. Und die gehört jetzt zu Beko. Und das ist, glaube ich, türkisch. Ja, stimmt. So. Stimmt. Ach, guck, da war früher auch das Kleeblatt. Das Fürther Kleeblatt. Ja. Logo. Gibt's ja gar nicht. So. So ist es. 2003 wurde es aufgelöst, seitdem Warenzeichen. Ja, und dann mit dem Niedergang von Quelle, seitdem hat sich Fürth nie wieder mehr erholt. Ich habe vorhin ein Bier getrunken aus Fürth. Das gibt's da noch. Okay. Dann muss man wahrscheinlich, wenn man nichts mehr zu tun hat. Nee, und das ist, also, und... Ich hab, weißt du, warst du mal auf dem ehemaligen Quellegelände? Nee. Ich schon. Das hört sich geil an. Ja. Lost Places. Ich war da, Lost Places, die haben das nämlich umfunktioniert und teilweise vermieten die das als, was heute noch so ist, weiß ich nicht, aber das ist, keine Ahnung, wie lange her, aber da war, nicht in Fürth, in Nürnberg ist das ja, oder? Das ist irgendwo dazwischen, glaube ich. Ja, irgendwie, jedenfalls, da war Juso-Bundeskongress, war in Nürnberg und das war da auf dem Quellegelände. Geil. Ja, und das muss gewesen sein... im Jahr 2013 ja. oder 2014, sowas ja. die Gegend. Okay. Aber das heißt, dein Tupper-Investment, das hältst du jetzt? Ja, auf jeden Fall halten, weil ohne Scheiß, ich glaube, da muss halt nur jemand mit Verstand mal rangehen an die ganze Geschichte. Man muss diese ganzen Strukturvertriebler, muss man einfach, die müssen raus. Und, oder man muss denen halt Jobs anbieten und sagen, hier, Leute, kommt in die Stores, geht in die Innenstädte. Oder also man ist ja auch nicht mal, also ohne Witz, macht so ein paar Flagship-Stores, das ist immer cool. Und ansonsten musst du halt rein, da wo halt, also du kannst dieses auf dem Land den Strukturvertrieb und so ja beibehalten, wenn du es willst. Aber ja. geh doch einfach da in Städte, wo es noch sowas gibt wie, keine Ahnung, so ein Fachhandel, wo ja. der sich auch tragen kann. Ja. Wo das ist nicht mehr viel, aber das gibt es ja durchaus noch. Ja. Und da geht doch rein. Dann laufen euch da, also ich, da laufe ich da hin und hole mir solche Dinger, ja. also ohne Scheiß. In meiner Instagram-Teilnahme ist jetzt jemand tatsächlich Thermomix-Vertreter geworden mhm. und hat den Thermomix in schwarz feil geboten und hat einfach nur gesagt, ey, ihr habt den jetzt und der ist ganz cool und sieht ganz schick aus und hab echt kurz überlegt, ein schwarzer Thermomix hat mich schon gereizt. Ja, aber das ist ja nochmal absurder im Preis. Ja, natürlich und ich brauch's eigentlich nicht. Ja, eben. So, aber es ist... Stapeln Sie sich Küchengeräte. Deswegen muss ich aufpassen. Aber ich müsste eigentlich tatsächlich irgendwann mal richtige Messer und richtige Töpfe investieren. Ich habe Tupperdosen in Verwendung, beziehungsweise meine Mutter, die dann öfter mal hier mit herkommen und dann hier vergessen werden über Monate, bevor sie dann wieder angemahnt werden, dass man sie bitte zurückbringen soll. Die sind älter als ich. Das ist gut. Und die funktionieren noch. Ja, ich habe IKEA 365. So. Ja, aber es ist ein System. Die ganzen Deckel und Behälter sind ja ineinander austauschbar. Ja, und jetzt, wolltest du nicht einsteigen bei Tupper? Hast du nicht gerade gesagt, dass du in ja, aber da hast du mich einsteigst? Ja, aber da hast du mich irgendwie Fremdkostengebühren verschreckt. Ich gebe doch nicht Geld irgendwelchen naja, Banken. Du musst halt Fremdkostenpauschale bezahlen, so ein bisschen. So, warte, hier, Trat Republic. Okay, oder du kannst ja auch einen Sparplan anlegen. Gucken wir mal hier, Tupper. Tupperware. Hier Sparplan erstellen. Hier alle 3 Monate. Es geht, ich hatte mal überlegt, einen Bären zum Sparplan so, zu erstellen. 1 Euro weiter. Ja, würde er mich lassen, tatsächlich. Was? Alle 3 Monate für 1 Euro Aktien kaufen. Nee, kauf doch einfach mal 10 Stück. So, kaufen. So, der Antragspreis ist derzeit höher als der Verkaufspreis. 1,92%. Was? Also hier, der Ankaufspreis ist derzeit 1,92% höher als der Verkaufspreis. Ja, gut, dann halt nicht irgendwie 66 Cent, sondern ich kaufe jetzt aber 20 Cent. Anteile. Da hast du mehr als ich. Ich habe ja nur 14 Anteile. Ich mache jetzt 20 Anteile, das ist 13,54 Euro. Ja. Weiter. Preis je Anteil, geschätzte Gesamtsumme, Kosteninformation. Was kostet das denn jetzt? 1 Euro muss ich zusätzlich bezahlen. Ja. Okay. Auf 20, das sind ja dann, ne? Pro Aktie 5 Cent. Das ist ja okay. Die hast du locker wieder raus, Dennis. So, das Market Order wurde jetzt erstellt. Ja, ist es dein erster Penny Stock, Dennis? Ja, ist mein erster. Jetzt ist mein Portfolio 1,26 Euro im Minus. Mein Investment 8,7% runter. Okay. Es gibt aber ein Unternehmen, ich habe es gerade schon erwähnt, das, ist Tupper unsere Aktie der Woche? Jetzt mal bei 12 Euro mal fahren. Ist Tupper Aktie der Woche? Ja, ne? Ist Aktie der Woche. Aktie der Woche, ja. Absolut Aktie der Woche. Kann man sagen. Ich habe ja noch übermorgen, also wir nehmen am 11. Juli auf. Müssen wir eigentlich so disclaimen, dass das hier keine offizielle Wertpapierberatung ist und das, was wir sagen, nur Quatsch ist? Also wer das hier für eine offizielle Wertpapierberatung hält und hier... Aber im Zweifel ist es seriöser als manche Sparkasse. Und hier Klage einreicht. Also der, keine Ahnung, ich glaube, der geht da direkt in die Landesklinik. Jan Marschalek Gedächtnistrakt. Der kann wahrscheinlich mit Dirk Müller zusammen einen Aktienfonds aufmachen. So, haben wir nicht gesagt, Dirk Müller, wir sind große, große Fans. War nur Spaß. Südzucker, da ist Hauptversammlung, hast du gesagt. Genau, da ist übermorgen Hauptversammlung. Und der da eingeladen wurde. Ja, das habe ich aber nicht gesehen, das ist ein bisschen schade. Wo ist die denn? Naja, in Süddeutschland irgendwo, warte mal, lass mich mal gucken, wo ist sie denn? Südzucker. Ich bin ja auch nach wie vor Aktionär der Haloren Schokoladenfabrik AG, oder wie die heißt. Kriegst du deine Dividende in Schokolade ausgezahlt? Nee, da war aber letztens Hauptversammlung und ich habe überlegt hinzufahren nach Magdeburg. Ich habe es aber nicht gemacht. Die sollen gerade übernommen werden, so komplett. Und da hat der Typ, der das übernehmen will, hat so an alle Aktionäre ein Angebot abgegeben. So, hier für 4,20 Euro kaufe ich dir das ab. Ja. Das ist wie viel übermerkt? Unterwert. Unterwert? Also, ja, da wird sehr wenig gehandelt, muss man sagen. Wird auch, glaube ich, nur in Hamburg an der Börse gehandelt. Wird sehr wenig gehandelt, aber der letzte Preis war irgendwie so 4,40 Euro oder so. Es ist... Ja. Keine Ahnung, was sie da vorhaben. Und dann drohen sie immer damit, ja, und selbst wenn du Nein sagst und wir die Mehrheit haben, dann beschließen wir eine Umwandlung in eine GmbH und dann bleibt für dich halt nur die Entschädigung. Die kann deutlich niedriger ausfallen. Ja, ob ich jetzt 4,20 Euro kriege oder 3,80 Euro. Also mich kriegt ihr, macht ihr damit nicht weich. Vor allem, ihr habt die Kosten mit der. Genau. Allein der Brief. Ja. Auf gutem Briefpapier. Ah, das muss man sagen. Ja. Auf gutem Briefpapier. Der hat wahrscheinlich schon irgendwie 80 Cent gekostet oder so. So. Ich war jetzt aber hier am Gucken gewesen. Wo bin ich denn eingeladen worden? Mai. Da. Südzucker. Mal gucken. Hier steht ja gar nicht wo. Mich auf jeden Fall am 6. anmelden müssen, aber hier steht kein eine virtuelle. Die ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Südzucker AG findet am Donnerstag, den 13. Juli 2023, 10 Uhr im EESZ statt. So. Das ist ja asozial, ich sehe gerade, also der Broker, bei dem ich hier Dings gekauft habe, Haloren, da kriege ich direkt von Haloren, werde ich angeschrieben. Ja. So. Und auch eingeladen. Weil du direkt eingetragen wurdest ins Aktionärsverzeichnis. Genau, aber hier über diesen Billo-Dings, Trade Republic, da steht dann, du kannst die Stimmkarte beantragen, wir für dich. Ja. Die Eintrittskarten bestellen. Aber dann kostet das eine Gebühr von 25 Euro. Ja, geil. Die Lack gesoffen oder was? Ja, das ist das Problem, dass du nirgendwo richtig eingetragen wirst. In Wahrheit ist ja irgendjemand anders Besitzer dieser Aktien und du bist ja irgendwie, es wird ja so für dich gehalten und so Bullshit. Naja, also. Oh, willst du die Dividende wissen? Ich habe die Tagesordnung. Oh, warte, stopp mal. Also ich möchte sagen, Südzucker, da bin ich ja, das war ein gutes. Da hab ich bei 14,84 Euro gekauft und stehen bei 17,06 Euro. Okay. Also ganz ordentlich 15% in, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren oder so. Und letztes Jahr gab es 40 Cent Dividende pro Aktie. Ja. Das ist erhöht worden. Vorher waren es 20 Cent, verdoppelt. Und jetzt, was wird vorgeschlagen? Also Top 1 ist Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses. Ja. Top 2, Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes. Ja. 70 Cent. 70 Cent? Ja. Alter. Lohnt sich total. Alter. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Die haben ordentlich Kasse gemacht. Junge, Junge, Junge, Junge. Also ohne Scheiß, mit dem hier, da kann man nichts gegen sagen. 70 Cent bei 17,06 Euro, was ist denn das? Das muss man jetzt mal ausrechnen. Warte mal. 17, warte mal. Wie muss man das jetzt noch rechnen? 70, 0,7, 17,6. Sind 4%. 4%? Ja, das ist 4%. Ja. Das ist nicht schlecht. Das sind Deutsche, so handeln Deutsche. Das ist dividendenstark. 4%. Deswegen halte ich ja einen DAX-ETF. Ja. Der wirft einfach stabil 5% jedes Jahr. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Nö, so, kann ich nicht sagen. Da ordere ich nochmal nach. So. So, naja. Bist du denn auch Südzucker-Aktionär? Nein. Warum denn nicht? Weil es ist Süddeutschland, da investiere ich nicht. Ja, aber was ist denn, bist du denn Lufthansa-Aktionär? Nein. Irgendwann komme ich nochmal den Moment, aber dann hätte ich gern, wenn ich tatsächlich jetzt mir von jedem DAX-Unternehmen eine Aktie kaufe, dann möchte ich die schon auf Papier haben. Ah, das ist aber unfassbar teuer. Ist egal. Dann musst du die 5 Jahre halten, nur um die Kosten wieder drin zu haben. Das ist ja egal, es geht ja darum, das Papier zu haben, sich das in die Wand zu nageln. Und dann auf die Jahreshauptversammlung zu gehen, die leider dummerweise mittlerweile virtuell sind, weil das Buffet den leer zu fressen. Das finde ich auch schade. Können die wenigstens nicht irgendwie ein Snackpaket senden, oder? Ja, oder Sanifair-Gutscheine. Ja. Wäre eigentlich nicht, kann man irgendwie an der Raststätte hingehen und so. Hier dieses Sedaxo-Gutschein. Für 3 Euro kannst du vom Rewe einkaufen gehen. Fresspaket. Ja, ja, oder halt irgendwie Aral, weißt du, ja. Wie heißt das, Le Petit Bistro? Ja, aus der Würstchensauna. Ja, genau, ein Tankstellenfasan. Ja. Der Tankstellenfasan. Den kannte ich auch noch nicht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist hier der passende Übergang. Goldene Moderationsbrücke, wie sehr groß angekündigt. Ja, bitte. Wie halten wir denn? Weißt du, wer den Brötchenknast erfunden hat? Oder wen als erstes eingeführt hat im deutschen Markt? Den Brötchenknast, warte mal, wo habe ich das denn zum ersten Mal wahrgenommen? Wo habe ich das zum ersten Mal wahrgenommen? Oh, ganz schwer. Ich weiß, dass einige früher und andere später dran waren. Also um nochmal zu beschreiben, der Brötchenknast ist ja diese Selbstbedienungsstation für so Aufbackwaren. Ja. Eine liebevolle Bezeichnung des Supermarktblockes. SB, glaube ja, ich, nennen die das immer, ne? SB-Backstation oder so. Ich würde mal sagen, wer hat damit angefangen? Das ist ja schon so ein bisschen, würde ich sagen, ist das ja was, an klassischen Supermärkten hat man ja häufig einen Bäcker dran. Die werden nicht auf die Idee gekommen sein, da richtig. Direkt eine eigene Konkurrenz reinzubringen. Also wir reden vom Discount. Der wurde eingeführt. Es muss im Discount-Bereich eingeführt worden sein. Und es eigentlich, man möchte irgendwie Lidl sagen, aber ich glaube, die waren es nicht. Ich glaube, die sind aufgesprungen und haben es dann einfach nur besser gemacht. Ich sag Aldi. Es war Penny. Ach, wirklich? Ja, wir feiern ja dieses Jahr ein paar Jubiläen. Ja, bitte. 50 Jahre Penny, 50 Jahre DM und 50 Jahre Lidl. Ja, aber... Und also während Penny das gar nicht so sehr raushängen lässt, Lidl hat ja quasi einfach Milliardengewinne, die sie jetzt erschöpft die letzten Jahre uns rausgepresst haben, haben sie einfach in Helene Fischer investiert. Ja. Und das Weirde an dieser Werbekampagne mit Helene Fischer, wie heißt die andere? Babsi? Barbara Schöneberger. Babsi und Max Giermann ist ja, dass auf dem Plakat man eindeutig sieht, dass bei diesem Fotoshooting, also es gab zwei Fotoshootings, eins mit Helene Fischer und dann eins mit Barbara Schöneberger und Max Giermann. Und dann sind sie post-fork zusammengeschoben worden. Das, so genau habe ich mir das gar nicht angeguckt. Und das Beste ist, in den Werbespots findet Helene Fischer gar nicht statt, nur die beiden. Das ist sehr cheap tatsächlich, Lidl. Meinst du, die haben unterschiedliche Gagen bekommen? Ziemlich sicher. Aber du glaubst doch nicht im Ernst, dass Helene Fischer weniger Geld bekommen hat als Max Giermann. Nee, natürlich, Helene Fischer hat am meisten Geld bekommen. Ja. Und zwar halt nur für das eine Foto auf dem Aufsteller. Und in den Werbespots müssen Max Giermann und Barbara Schöneberger für weniger Geld mehr schuften. Die ganze Kohle ist auf Günther Jauch draufgegangen vor allem. aber ich glaube, das ist Barbara Schöneberger egal. Das ist egal, ist Aufmerksamkeit. Ich habe die bei Kurt Krömer gehört. Ja. Kurt Krömer hat jetzt auch einen Podcast. Kurt Krömer macht jetzt auch das, was wir schon seit... Da gibt es eine Folge mit Günther Jauch, die ich mir anhören möchte noch. Ja, genau, habe ich auch gesehen. Traue ich mich noch nicht so ganz ran. Das könnte ganz interessant werden, aber auch nicht schlimm. Na, er hat auf jeden Fall dort bekannt gegeben, dass er niemals mit den Kaulitz-Brüdern in einem Nachtclub war. Ja, genau. Die ewige. Ja. Hast du mal Kaulitz Hills gehört? Nee, da haben die das behauptet. Ja, genau. Die Folge habe ich auch noch nicht gehört, aber ich höre das tatsächlich ab und zu. Und ich muss sagen, so sehr ich die auch in meiner Jugend musikalisch verabscheut habe und jetzt, sag ich mal, gibt's die halt auch. Unfassbar sympathische Jungs. Es ist echt traurig, dass die an Heidi Klum geraten sind. Nee, es ist echt traurig, dass diese, also Olli Schulz hat mal irgendwie bei Fest und Flauschig gesagt, das sind super Jungs, wäre geil, wenn die auch mal jetzt ein starkes Album machen würden. Wobei, es gibt ein Album, fand ich, also die letzteren Alben haben mir schon gefallen tatsächlich musikalisch. Ja, habe ich nicht mehr so, keine, ist nicht... Aber er sagt, Heidi Klum ist eher das Problem, das ist... Aber die beiden muss man schon, also ja. Ich, okay. Also sehr, hört, kann man sich auch gut anhören. So, Barbara Schöneberger, da waren wir stehen geblieben. Genau. Da sind wir abgebogen. Und die war bei Kurt Krömer. Ja. Und das war wirklich sehr interessant. Also die ist... die redet auch ganz offen und ganz unverblümt, so, nee, wenn mir das angeboten wird und ich sag, warum soll ich das denn nicht machen? Ich mache sowieso die meisten Sachen, mache ich hier in Berlin. Ja. Da fahre ich da hin, lass mich da hinfahren, dann moderiere ich das und dann fahre ich nach Hause. Warum soll ich das Geld denn nicht mitnehmen? Also sehr, sehr erfrischend. Das meiste muss ich hier gar nicht wegfahren. Auch, wer auch bei Kurt Krömer war Kai Pflaume. Das ist, da hat man ja schon gedacht, ach, Oh. Ah, ob ich das hören will? Hast du das letzte Bild von ihm gesehen? Ich weiß nicht, Bilder. Auf dem Festival mit so der Mann, der Ende 40 ist? Kai Pflaume ist, glaube ich, schon über 50. Über 50? Ich ist dort gekleidet wie ein 20-Jähriger. Ja, kennst du nicht seinen YouTube-Kanal, Ehrenpflaume? Ich weiß, aber es ist sportlich. Also, Zeit für Be Real, by the way, jetzt. Auch da muss ich sagen, den fand ich super sympathisch. Hast du gerade kontrolliert, dass du deine Hose an ist und dich dreckig ist? Nee, ich will, dass ich eine Hose an habe, weiß ich. Und die ist auch ein bisschen schmutzig hier, das ist so. Super sympathisch fand ich den, wirklich. Ja. Und der hat auch, der macht auch so geile Dad-Jokes. Oh, hasse ihn dafür. So richtig schlimm. So richtig schlimm. Also ich glaube, und er findet es genauso, und das Schlimme ist, er findet es genauso witzig, wie ich es witzig finden würde. Boah, ich wäre so gerne so cool wie er mit diesem, in dem Alter. Nee, muss ich sagen, tut mir leid, es war wirklich so. So. 50 Jahre Lidl, 50 Jahre Penny, 50 Jahre DM. Ja, was mich bei 50 Jahre Lidl, die haben ja jetzt schon vor ein paar Jahren angefangen, auch so Shirts und Badelatschen, ja, und so zu verkloppen. Dieses Jahr haben die dann nur dieses komische 50 Jahre Logo drauf. Ja. Ich weiß nicht, wer das verbrochen hat, aber das ist optisch keine Schönheit. Nee, es ist in der Tat keine Schönheit. Also ich habe es bis heute nicht so richtig verstanden, was daran. Also das ist halt so. Das ist ja nur das 80er-Jahre-Design hier. Ja, nee, aber das da, diese, ah ja, 50, das, warum? Also, das ist modern. Aber das sieht auch, eigentlich sieht es aus wie 02 auf dem Kopf. Ja, hat Dietmar Schwarz, sein Sohn, ihr Neffe, hat das gemacht. Ja, keine Ahnung. Ich finde, es passt irgendwie nicht richtig. Es passt irgendwie nicht richtig. So, und du hast aber was mitgebracht hier. Willst du mal ganz kurz, muss man die... Wir sollen ja keine Rubriken anmoderieren, aber machen wir trotzdem mal, denn jetzt kommt das Anycast-Getränk der Woche. Aus der 50 Jahre mehr als günstig Serie von Freeway, die 80er Jahre Edition, Cola Kirschgeschmack. Ich finde ja, ich muss mal, auch da muss ich kurz sagen, ohne dass es, wir sind nicht bezahlt von Lidl, leider werden wir nicht bezahlt, ja, von Lidl, ganz im Gegensatz zu Helene Fischer, aber die Freeway Cola Zero, ja, finde ich nicht schlecht. Ich freue mich auch jedes Jahr auf die Freeway-Weihnachtstrucks. Ich muss sagen, das wäre ein richtiger Dick-Move, wenn die das mal abziehen würden. Ja, weil Cola macht die nicht mehr, ne? Coca-Cola, nee, oder? Ja. Geil. Einfach durchziehen. Ah, schwarz fährt die selber. Das wäre geil. Fährt vorne weg, Speerspitze. Und dann fahren die so mit 6 Trucks nebeneinander hier über, keine Ahnung, Straße 17. Juni. Ja. Geil. Und dann machen die halt am Brandenburger Tor. Und dann wickeln sie eine fucking Schleife um das Brandenburger Tor und zahlen es noch Persil freim. Oh Gott. Ja, das Werbefernsehen hat unsere Gehirne ziemlich frittiert. Ja, das eine, beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber trinke ich wirklich sehr gerne, muss ich sagen. Also ja, schmeckt nicht so verkehrt. Und wenn ich, das ist auch eine der wenigen Dosen-Colas, die ich mir ab und zu kaufe. So, ein Produkt der MEG Weißenfels GmbH und Coca AG. Weißenfels? Oh, das klingt ja wie das Intro. Oh, das künstliche Kirscharoma haut schon rein. Gar nicht mal so penetrant, lustigerweise. Ich weiß, kennst du diese Freestyle Coca-Cola, das Kirscharoma da drin? Das ist sehr penetrant. Ja. Oder dieses allgemein, dieses künstliche Kirscharoma? Ja. Das ist relativ zurückgenommen. Freestyle trinke ich ja nicht so oft. Ich bin da zu arm für Five Guys. Das Einzige, was ich bei Five Guys esse, sind die Erdnüsse. Die sind umsonst. Ja, am Alexanderplatz ist aber besonders schön. Da kann man immer durch den Five Guys durchlaufen und in der Mitte einmal in die Nüsse greifen. Aber das ist hier, das ist wieder spannend. Ist das Zucker reduziert? 43 Kalorien auf 100 Milliliter? Nein, ist es nicht. Das ist ganz normal. Ja, man merkt es klebt in den Zähnen. Aber hä? Das, für mich sah das jetzt aber auch wie Zero aus. Kein Zero, nein. Völlige Verarsche. Nutri-Score E, das gute Zeug. Wusstest du, dass Weizentoast, heller Weizentoast Nutri-Score A hat? Ja, ich habe jetzt auch verstanden, woran das liegt. Ja, weil die das vergleichen mit den Kalorien der Vergleichsgruppe. Ja, aber das ist doch albern. Das müsste doch eine Kategorie Brot geben. Da dürfte der Toast ja trotzdem niemals A bekommen. Ja, aber das ist doch natürlich albern. Sonst hätte die Industrie das doch nicht selber vorgeschlagen. Das stimmt. Das ist wie der Nestle-Bericht, dass sie irgendwie 80% ihrer Produkte ungesund sind. Nestle-eigener Bericht. Das denke ich mir sehr gut. Nette Erkenntnis. Weißt du eigentlich, woran die Lebensmittelampel gescheitert ist? Nee. An Deutschland. Ach, wirklich? An deutschen Abgeordneten. Vielen. Eine gewisse Ju und Klöckner am Ende? Ja, das zählt da auch alles ein bisschen rein, aber tatsächlich durch die Bank, also über Fraktionen hinweg deutsche Abgeordnete, weil nach der Idee, die man mal so ausgearbeitet hatte, wäre deutsches Brot sehr schlecht weggekommen, weil das sehr salzig ist. Oh. Und das konnte man nicht zulassen. Oh. Deutsches Brot muss gesund sein, ja, weil es lecker ist. Nein, das, wie bei allem auf der ganzen Welt wissen wir, das kann nicht der Fall sein. Wenn etwas lecker ist, ist es in der Regel scheiße ungesund. Ja. Ist einfach so. So. So. Weißt du, was gesund ist? Magerquark. Das ist gesund. Aber es ist auch eklig im Geschmack. Ich mag es ganz gerne, ja, aber es ist schon ganz nett, wenn man zumindest Früchte durchmischen könnte. Ja. Aber weißt du, das ist gesund. Oder hier, pass auf, ich zeig dir, soll ich dir mal eine Proteinbombe aus dem Kühlschrank holen? Esse ich jetzt vor deinen Augen. Mach ich mal. Ich geh einfach mal, ich muss eh was zu trinken holen. Hast du da noch, ist da noch mehr Sprudelwasser? Nee, musst du machen. Ja. Mach mir mal einen neuen Wassersprudler. Ich hab mir den auch jetzt gekauft. Wirklich? Ja. Hast du auch noch ein Angebot gekriegt? Ja. Wie viel habt ihr bezahlt? 111. Es ist bunte Packung. Ich beschreibe es mal von sich. Ich sehe noch nicht, was es ist. Es hat auf jeden Fall vegetarisch. Es ist Eigenmarke Lidl. Handkäse. Ja, das ist. Machst so du gleich Musik? Kennst du nicht, du kennst doch bestimmt, du kommst aus Niedersachsen, kennst doch bestimmt hier. Die Harzer Rolle, ja. Genau. So. Und das ist hier. Also, die stinken ja einfach pervers. Und das hier ist quasi so die nicht perverse Variante, die so ein bisschen nach so einem einfach leichten Schimmelkäse. Ja. Und dann schnacken, kann man so wegschnacken. Wir haben 100 Gramm einfach mal knackige, ja, 30 Gramm Protein. Ach so. Und sehr kalorienarm. Ist jetzt nicht, ich sag mal, ist nicht der geilste Käse aller Zeiten. Aber, oh Gott, Dennis bricht sein veganes Gelübde. Live vor Kameras. Was ist die Konsistenz widerlich? Ja. Ja. Also, schön, aber. Also, Geschmack, der schmeckt nach nix. Mhm. Ist schon ein bisschen, nee, er schmeckt, weil er halt so ein bisschen diesen Schimmel drauf hat, diesen Weichkäseschimmel. Schmeckt er ein bisschen so nach so einem ganz, ganz viel zu jungen Camembert oder so. Das ist, aber es ist halt nicht geil. Das ist so wie der französische Camembert, der in Frankreich zwar produziert wird, aber in deutschen Markt so krass abgeschwächt ist, dass der in Frankreich würden die Leute nicht mit dem Arsch angucken. Genau. So ist das. Und das schmeckt jetzt nicht, das schmeckt jetzt nicht herausragend scheiße. Das Nachtrinken mit dieser Kirschcola war keine gute Idee. Das schmeckt nicht herausragend scheiße, ja, aber ist auch nicht total, ist auch nicht lecker. Ist auch einfach nicht, also, das mache ich mir zwar so gerne mal auf Brot, aber das ist jetzt genauso wie, sag ich mal, Magerquark mit Früchten essen. Das kann man mal machen, aber am Ende ist eine Tiefkühlpizza geiler. Ja. Nur sollte man das halt nicht immer machen, weil es halt ungesund ist. Und genauso ist auch mit deutschem Brot. Julia Knöckler, Knöckler. Meinst du, die wird nochmal Bundeskanzlerin? Ja, definitiv. Also wenn jetzt Karl Lauterbach, nachdem er schon nicht März verstorben ist im Amt, meinst du? Ja, ja. Wenn Karl Lauterbach jetzt, hat er ja jetzt gesagt, wir sollen uns ja vor der Hitze schützen. Und deswegen gehen ja jetzt alle Deutschen, wehrhaften Deutschen, machen jetzt keine Fenster mehr auf, trinken nichts mehr und verdursten, weil. Wo kommen wir denn hin, dass der Staat sich da ins Privatleben einmischt? Ja. So. Und aber Rauchen ich, überhaupt? Ja, Millionen Deutsche haben jetzt mit dem Rauchen angefangen vor ihren Kindern. Weil, wo kommen wir denn da hin? Das ist, findest du es nicht auch erstaunlich, wenn man so in Social Media Kommentare guckt? Und das ist ja wirklich, das wird ja von Jahr zu Jahr krasser. Ja. Einfach nur noch eine komplette Anti-Haltung drin. Dann sagt jemand irgend so ein Allgemeinplatz, ja, Rauchen ist ungesund. Und dann schreibt garantiert irgend so ein Jochen drunter, ich rauche seit 30 Jahren 4 Schachteln am Tag und mir geht super. Ja. Oder so. So völlig bizarre Sachen. Die Leute haben einfach ihre eigene Realität geschaffen. Oder, die halten sich so wie ihre Großeltern alle im Widerstand. Ja. Da gab es doch neulich auch so eine geile Umfrage. Ja, irgendwie das irgendwie. Was waren ein, das? Ein Viertel aller Deutschen, die. Ja, ja, ihre Vorfahren waren im Widerstand. Hm. Meine Güte. Naja. Wo ist denn mein Handy? Ach, da. Das weiß ich nicht. So, ich muss nämlich nachgucken. So. Auf jeden Fall, das war das Anycast-Getränk der Woche. Freeway, Cola, Kirsche. Haben wir noch eine Aktie, die wir. Haben wir eigentlich so ein. Ich will jetzt. Haben wir so einen Link, worüber man Aktien kaufen kann und kriegen wir Prozente oder so? Haben wir nicht, ne? Ich hoffe nicht, weil das hört sich hart nach irgendwelchen Geldwäsche-Wertpapier-Gepogdätze an. Ich finde, aber was wir durchaus einführen könnten, ist, dass Leute uns Geld spenden und wir verzocken das in Online-Casinos. Aber wenn ich hatte gehofft, du sagst Bingo-Lotto-Schein. Nee, und wenn wir dann irgendwas gewinnen, behalten wir das. Wir müssen doch nach Hannover, Leute, das weißt du. Manche Leute machen eine Karriere daraus. Warum müssen wir nach Hannover? Zu einer Aufzeichnung von Bingo, die Umweltlotterie? Ja, stimmt. So. Aber ey, das auf Twitch weggucken von Online-Casinos, warum gucken das die Leute? Also, was ich verstehen kann, tatsächlich, um das Thema mal kurz anzuschneiden, ist, dass man sich das bei so Leuten wie Knossi anguckt, weil das einfach so ein durchgeknallter Typ ist. Der ist unterhaltsam. Also den muss man nicht gut oder schlecht finden, aber ich finde, man kann schon sehen, dass da gibt es einfach Potenzial, sich da zu unterhalten. So. Und dann flippt er halt aus, wenn er irgendwie was gewinnt oder wenn er verliert und das ist dann irgendwie ganz lustig. Was ich viel interessanter finde, es gibt ja auch jede Menge dieser komischen Crypto-Bros, ja, die dann diese bekloppten Affen in ihren Twitter-Profilen haben, die dann auch irgendwie so Casino-Streams machen und dann denkt man sich immer, irgendwelche Kevins oder so, und dann denkt man sich, meine Güte, du bist ja irgendwie, weiß nicht, genauso unterhaltsam, wie die kann ja auch mal im Klostein rumlutschen und das gucken, ja, die Leute, die verdienen auch arschviel Geld. Verstehe ich gar nicht. Übrigens, Team Tanzi. Wir sind hier Team Tanzi. Hiermit bin ich bekannt, dass ich mit meinem 50%igen gesellschaftlichen Anteil an der Hürzeit die Randale GmbH weder zu noch abstimmen kann, zu oder widersprechen. Was hast du denn gegen Tanzi? Keine Ahnung, worum es mir geht. Hier werden mir irgendwelche Statements untergejubelt. Also wer hier gegen Tanzverbot ist, ne, der kann abschalten. Ich sag's, wie es ist. Wer ist das? Das ist so ein Twitch-Streamer. Aber ist der nicht problematisch? Die sind alle so ein bisschen problematisch, aber ist das so Kategorie Nazi, Freundin auf die Fresse gehauen oder anders problematisch? Siehst du, ich verwechsel die alle mit Kuchen-TV. Ja, nee, nicht Kuchen-TV, nein. Der ist, Der kommt aber nicht zufällig aus Braunschweig. Nee, das ist Hand of Blood. Nee, der kommt aus Salzgitter. Ja. Sorry, so war das. Aber aus Braunschweig kommt, wer kommt denn aus Braunschweig? Kommen aber viele aus der Ecke. Ja, ja, das ist ein bisschen traurig. Ja, jetzt wohnen sie alle in Spandau. Nee, der ist so ein dicker Brandenburger Junge, okay, der jahrelang einfach vor sich hingestreamt hat und, weiß ich nicht, mit nacktem Oberkörper sich drei Tüten Chips reingedonnert hat und gesagt, guck mal, wie fett ich bin total fett, haha, aber eigentlich geht's mir damit auch gar nicht gut, aber ist so ein, keine Ahnung, so ist der halt irgendwie, so ist der das erste Mal aufgeploppt in meinem Kopf, aber eigentlich steckt dahinter so ein, eigentlich ein ganz, finde ich ein ganz, ganz guter Typ, ist ein bisschen, hat ein bisschen manchmal wie sagt man das denn, dieses die Impulskontrollprobleme, würde ich sagen, Gesundheit. Danke. Und irgend so ein komischer Crypto-Bro hat mal seine Adresse geleakt. Auch so ein Streamer, Hannes. Ich hoffe, ich habe das gleich wieder vergessen. Aber das hat er nicht mit Absicht gemacht. Und deshalb sind wir natürlich Team Tanzi. Der auch einfach manchmal einen Twitch-Stream macht, wenn er irgendwo ist und eine Currywurst ist in Berlin. Finde ich gut. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich in meinem Leben gerne, also sehr ärgerlich, dass ich nicht mit was wirklich Belanglosem berühmt geworden bin. Irgendetwas Scheiß machen. Irgendwas Belangloses. Aber es ist irgendwie, warum auch immer, erfolgreich. Ja, mach doch einfach, du musst einfach. Und wenn du jetzt in die Kommentare schreibst, du podcastest, das zählt nicht. Nee, mach doch einfach, ich hab schon wieder hier reingebissen. Das ist echt ja, es ist, weißt du, was mich auch abschreckt, von dieser Eigenmarke, diese Milsana, oder wie das heißt? Ja, Milbona. Milbona. Erstens heißt es irgendwie ein Reinigungsmittel, zweitens diese Verpackung, dieses grün-blau, alles daran schreit künstlich. Nutri-Score C übrigens. Wahrscheinlich wieder sehr viel Salz. Ja, moin. Was haben wir denn hier Salz? Wollen wir mal nachgucken. Oh, pro 100 2,7 Gramm Salz. Das ist schon der ganze Tagesbedarf. Karl Lauterbach disapproves. Karl Lauterbach, naja, das ist, nee, was? Eine Portion? Nee, ist der halbe. Was? Der halbe Tagesbedarf? Das kann nicht sein. Das ist schon, ich glaube, man soll nicht mehr als 2,7 Gramm. Ich weiß nicht. Karl? Karl! antwortet nicht mehr. Der ist gerade wahrscheinlich auf einer Raststätte auf McDonald's irgendwo auf der Autobahn und trifft Eine Arbeitskollegin war letztens in Mitte unterwegs, abends. Ja. Und hat Karl Lauterbach gesehen. Mit dem Leckstein. Nee. Aber weißt du, was er getrunken hat? Rotwein. Nee, das tut er das öfters doch. Das ist, glaube ich, sein Laster. Ich weiß nicht, ich finde das. Das ist der Salzgehalt von Rotwein eigentlich. Nicht so hoch. Aber ist auch nicht gesund. Ja. Man, es gibt immer die mehr, als dass Rotwein gesund wäre, wegen der Tannine. Aber das hebt ja komplett wieder auf mit dem Nervengift Alkohol, das man sich reinschüttet. Davon redet keiner. So. Wir verzetteln uns komplett in so einem ganzen Aufbau, den wir hier stundenlang gemacht haben. Wir haben aber noch so ein paar. Wir müssen noch Bürokratie erledigen. Nee, stopp, nein, so weit sind wir noch gar nicht. Na, was haben wir denn noch? Ja, wir haben noch ganz viele Supermarkt-News, Dennis. Dein Kaisers hat zugemacht. Ah, ja, stimmt. Das ist ein bisschen traurig. Und was mich sehr geschockt hat, ist, dass du von mir erfahren hast, dass dein Kaisers schließt. Ja, ich war auf meinem Sabbatical in Jugoslawien. Ja, gut, aber ich meine, du bist ja sonst immer irgendwie auf supermarktblog.de unterwegs. Ja, das steht da leider nicht. Und bist ja irgendwie Premium-Kunde und gibst drei Silberdollar im Monat dafür aus. Quatsch, die Lebensmittelzeitung lese ich mit einem Paywall-Knacker. Da musst du mir nochmal einen empfehlen. Ich finde keine guten. Ja. Nun erzähl, was denn? Nee, der ist, also Kaisers, kann man sagen, gibt's ja schon länger nicht mehr. Genau. Ist aufgegangen in Rewe und Edeka, ja, hauptsächlich. Und da hat damals noch der zuständige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Stimmt, die Ministererlaubnis. Hat zugestimmt, dass Rewe und Edeka sich Kaisers aufteilen dürfen. Ja. Nur deshalb ist es passiert. Mein alter Kaisers ist zu einem Edeka geworden. Ja. Dein alter Kaisers ist zu einem Rewe geworden. Genau. Und der hatte früher mal 24 Stunden auf, bis auf den Sonntag. Ja. Dann ging das alles so ein bisschen den Bach runter da an der Warschaustraße. Weißt du, wie das anfing? Der Anfang vom Ende war, als ihn irgendjemand getrichtert hat, ihr müsst aber schon samstags um 23.30 Uhr zumachen, weil sonst ist ja Sonntagsarbeitsverbot. Genau, da wollte ich mich gerade drauf zu sprechen kommen, weil nämlich die Leute, die da drin arbeiten, müssen ja auch noch den Laden abschließen. Ja. Und sonst arbeiten die ja garantiert sonntags, wenn die um 0 Uhr schließen. Ja. Und so fing das an. Und dann haben die nämlich irgendwann jeden Abend um 23.30 Uhr zugemacht und erst wieder um, keine Ahnung, 6 Uhr auf oder 5.30 Uhr oder so. Wo, in deinem? Schon. Nee, in deinem. Nee, meiner war noch ziemlich lange. Ja, aber das kam dann stark auf Nach. Nee. Dann kam Corona, dann gab es die ersten Zwangsschließungen. Corona war tatsächlich der Anfang vom Ende, da an dem Punkt in Öffnungszeiten. Und jetzt vor, glaube ich, 4 Monaten haben sie reduziert tatsächlich auf 23 Uhr, auf 0 Uhr unter der Woche. Nee, das ist länger her. Nee, das ist dieses Jahr gewesen. Nein. Das war dieses Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin noch letzten Dezember, bin ich morgens um 3 einkaufen gewesen. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Weil ich dieses Jahr ist mir zweimal so aufgefallen, es ist weit nach Mitternacht, ich hätte jetzt Bock auf was. Also Kann ich einkaufen. Dann war das letztes Jahr schon. Ich habe nämlich den Eindruck, dann war das dieses Jahr noch, so meine ich. Ich habe nämlich den Eindruck, dass ich irgendwie da war. Da hätte ich es merken sollen. Da hätte ich es merken wollen. Und dass das nach 24. Aber man muss mal sagen, der Rewe war eh scheiße. Er wurde immer mal besser. Also man hat gemerkt, es gibt so kontinuierlich Verbesserungen. Also der erste große Schritt war von Kaisers auf Rewe, weil sich einfach die Preise um die Hälfte halbiert haben. Kaisers war schon teuer. Ja, aber das hat den nicht besser gemacht. Nee, das war, preislich hat es ein bisschen. Also dann war es immer noch die ranzige Sortierung. Ja. Und tatsächlich vor so einem halben Jahr haben sie die veganen Produkte neu geordert und das Angebot einfach so vervierfacht. Da gab es plötzlich all die ganzen Produkte, die ich sonst niemals in diesem Rewe gesehen habe, und dafür musste ich irgendwie mal meilenweit fahren in dieser Stadt. Also ich und dann war hatte ich dann plötzlich die Hoffnung, so, das ist jetzt hier gut geworden. Dann gab es auch den Sushi-Laden, dann gab es die Salatbar, es wurde Schritt für Schritt besser, und dann hatte ich die Hoffnung, okay, wenn jetzt noch den Getränkemarktteil sanieren. Super. Ich war da ja nicht so häufig in meinem Leben, aber also sagen wir mal, vielleicht so 10 Mal oder so. Aber natürlich hat das mit den ganzen Markthallen von diesen selbstständigen Einzelkaufleuten, diese verwöhnten Einkaufshipster, hat das immer abgestunken. Aber es war ein stabiler Markt, der Rewe Markt GmbH. Oh, nee, ich weiß nicht, ich fand den immer irgendwie oll. Ich fand den oll. Also die Rasenfläche war zu klein, das Gebäude steht da seit der DDR. Ja, und die, aber auch allein schon, also was ist immer, wahrscheinlich war das ein okayer Rewe, was den Einkauf da aber immer scheiße gemacht hat, ist, dass die Schlangen einfach unfassbar lang waren. Immer. Peak 18 Uhr war das Schlimmste am Tag, da kannst du vergessen. Die könnten, was ich bis heute nicht verstanden habe, warum sie nicht einfach komplett auf SB-Kassen setzen oder so, auf so einen Scheiß da. Ja, so, der schließt jetzt auf jeden Fall. Und jetzt musst du der immer zugemacht, zum Rewe an die Modersohnbrücke. Nee, stopp. Also genau, ich habe jetzt zwei Alternativen. Die eine ist halt in die Eastside Mall zu gehen, da ist ein Rewe. Ja, da möchte man sehr gerne hin. Das ist nämlich ein ganz toller Ort. Sind da mittlerweile alle Geschäfte vermietet? Nein. Es gibt ein bisschen mehr Leerstand mittlerweile, aber ein, zwei neue Sachen. Ein bisschen mehr? Ja. Dennis, wann waren wir da mal, das ist Jahre her, als sie, wann hat das aufgemacht, das Scheißding? Weihnachten vor Corona, meine ich. So, und dann waren wir da mal veganen Burger essen. Ja. So. Und der hält sich, Vincent Wiegen hält sich da wunderbar. Ja, den gibt es jetzt auch in schöner Saleerkarten mittlerweile. Also das kann ich auch verstehen. Aber deshalb würde man da auch tatsächlich mal einfach reingehen. Es gibt ja auch durchaus Läden, für die geht man. Gehe ich auch zum Beispiel in die schöner Saleerkarten. Das passiert manchmal, weil es da Läden gibt, zu denen ich möchte. Obwohl ich sonst solche... Ins Waffengeschäft und eine neue Software ist so hoch. Richtig, zum Beispiel genau das. Nein, es gibt da einen Spielwarenladen zum Beispiel, da gehe ich gerne hin. Den finde ich ein bisschen besser als den im Rathauscenter, muss ich ehrlicherweise sagen. Da gibt es nämlich Furzkissen. Ist das, wird das Rathauscenter jetzt nicht gentrifiziert, weil jetzt irgendwie... Du greifst vor. Und da ist mir schon aufgefallen, als wir da hochgelaufen sind wir an wahnsinnig vielen leeren Geschäften vorbeigekommen. Ja. Und damals noch am bestehenden, glaube ich, Eiscafé von Benny Köhler. Ach wirklich, das war von Benny Köhler, das wusste ich nicht. War das nicht da drin? Ich meine schon. Hat er aber nicht mehr. Ach so. Weil der macht jetzt auch, hat auch immer bei Insta angefangen zu sagen, er macht jetzt irgendwas mit Investments. Nee, also man merkt schon, es ist eine gewisse Veränderung, was tatsächlich definitiv mittags ist der Laden brechend voll, weil die Leute tatsächlich dort Mittagessen aus diesem ganzen Büro-Zombie-Viertel. Es hat sich ein bisschen verändert, zum Beispiel der Dance hat zugemacht. Mhm. Es war ein sehr großer, schöner Dance, aber der hat das Publikum dort nicht gefunden. Weißt du, was dafür jetzt eingezogen ist? Woolworth. Ja, in der Tat, ein fucking Woolworth. Die hast du ja schon mal geschickt, dass da einfach jetzt ein fucking Woolworth drin ist. Ich war in dem noch nicht drin. Okay, es ist das Jahr 2023 des Herrn. Ein fucking Woolworth hat in Friedrichshain eröffnet. In Friedrichshain. Haben wir darüber gesprochen. Ja. Ich glaube, das ist der Peak erreicht. So, und sonst, der Rewe dort drin, der ist okay. Das ist halt kein Kaufmannsrewe. Das ist ja ein normaler Rewe. Das raff ich nicht. Also, warst du mal in dem Rewe im Gesundbrunnencenter? Nein. Geh da mal rein. Okay. Also, Gesundbrunnencenter ist für mich auch so Hölle auf Erden. Das ist also ein bisschen, nur geringfügig besser als Alexa. Aber wenn ich da mal hin muss, aus, ich sag mal, Quengelgründen, dann gehe ich ganz gerne beim Rewe einkaufen, weil den finde ich wirklich gut. Den finde ich wirklich richtig gut. Okay. Der ist da, wo früher Real war. Ah. Also, aber nur auf einem Stockwerk. Okay. Das war natürlich als Real damals das war goldene Zeiten. Nee, und es ist halt so ein Standard-Rewe. Der ist halt, funktioniert halt. Der hat eine etwas größere Frischeltheke, aber halt auch nichts Besonderes dort. Dann hat jetzt an der Modersohnbrücke, gab es da vorher einen Rewe. Das war auch so ein Kaufmannsrewe. Und der war klein, verwinkelt, dunkel, dreckig, richtig furchtbar. Ja, da war ich ein oder zweimal drin und ich fand das zweimal und das war total schrecklich. Daneben war auch ein Aldi. Den gibt's immer noch. Ach, aber der ist auch nicht neu gebaut worden? Nee, das ist ein getrenntes Gebäude. Ja, aber das sind zwei Gebäude so nebeneinander. Ja, genau. Die sahen von der ähnlichen Machart her aus. Ja, aber es ist tatsächlich, also haben sie nur den Rewe abgerissen, Rewe-Teil. Okay. Ja, okay. Fun Fact, Butney macht daneben jetzt noch auf. So, und den Rewe haben sie abgerissen und jetzt durch so einen Neubau, der ist ein bisschen aus, also in Polen würde man dazu sagen, Bunker Hitlerer, ich glaube, das muss man nicht übersetzen, und Infraleichtbeton, ganz moderner Scheiß, sehr hohe Decken, wirklich sieht unfertig aus, aber relativ schick von innen, komplett geil, also richtig, richtig geil, also die haben irgendwie so eine richtige Essenstheke, wo es irgendwie jeden Tag zwei Mittagsoptionen gibt, es gibt da richtig viel Sitzmöglichkeiten, eine Obstabteilung, und dann merkst du halt, das ist ein Kaufmannsrewe, also das fängt so an, in der Obstabteilung gibt es so einen ganz kleinen süßen Kaufmannsstand, auf dem so ein bisschen Obst steht, und da steht für unsere Kleinen, umsonst. Also merkst du halt, okay, hier arbeiten Menschen. Und nicht Kooperat oder das ist wie heißt der noch, dieser beste Edeka der Welt in Düsseldorf oder so? Oder ein Rewe, ich weiß gar nicht, was es ist. Es muss ein Edeka sein, ich war in dem drin. Habe ich richtig gehasst den Tag. Ich war mal in einem Edeka in Wunsdorf of all places bei Hannover. Richtig gut. Richtig gut. Das ist das Problem. Und da hat man sich richtig Mühe gegeben. Es ist sehr schön sortiert. Die Regale, also es ist sehr hohe Decken, aber die Regale trotzdem relativ niedrig. Das ist so ein relativ okayen Ausblick. Sehr, also auch sehr, einfach wunderschön. Das Problem ist, der ist einfach so 700 Meter von mir entfernt. Da, also das ist, also sorry, das ist eine krasse Einschränkung meiner Lebensqualität. Also gehst du jetzt nur noch am Späti einkaufen und bei Domke? Ich habe meine Einkaufsfrequenz deutlich reduziert. So, ein bisschen Ausgleich durch Aldi halt, weil der Aldi ist tatsächlich das nächste Supermarkt. Mir fällt ja auch gerade auf, du hast gar keinen richtigen Lidl in der Nähe, ne? Das ist Warschauer Straße. Warschauer Platz. U-Bahnhof Warschauer Straße. Ja. So. Es ist tatsächlich so ein bisschen jetzt gerade Niederösterreich. Also es gibt halt dann Boxhagener Straße, gibt es einen Penny, gibt es einen Lidl, diesen Penny 80, der Hipster-Penny. Ja. Dann ist da Monosum, aber es gibt so quasi, ich wohne tatsächlich in der Mitte dieses Kreises, in diesem Niemandsgebiet von Supermärkten jetzt. Ja, krass. So. Und dein Aldi ist ja auch am Arsch. Ja, das ist am Berghain, aber ja. Ja, genau. Ja, du brauchst auch so 6-7 Minuten zu Fuß hin. Ja. Und deswegen, ich muss mir doch mal jetzt ein Fahrrad kaufen, um einfach zum Rewe zu kommen an der Modersohnbrücke. So. Da schließt sich der Kreis. Weißt du, wo ich heute war? Nee. Ich war bei meinem Fahrradladen, weil ich mein Fahrrad zur Inspektion gebracht habe. Achso, glaube ich, erzähl ich schon mal. So. Und ich mache jetzt was anderes. Ja. Und habe von den alten Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich einen Gutschein geschenkt bekommen. Für meinen Fahrradladen. Ja, guck mal an. Wird nämlich direkt jetzt hier da eingecashed. In Unterbodenbeleuchtung. Nee, für die Inspektion. Ach so. Ja, weil auch die Erstinspektion in diesem Laden ist natürlich nicht umsonst. Sie ist nicht mit einem Preis inbegriffen. Ach. Man zahlt da auch schöne UVP und da wird nicht gehandelt. Nee, hier wird nicht gehandelt. Ja, nichtsdestotrotz ist halt ein bisschen Schweine. Der DM zieht um auf die andere Seite, da wo die Sparda-Bank drin war. Ja. Die ist jetzt auch weg einfach. Okay. Weil, ja. So. Und das Gebäude steht jetzt leer. Es gibt scheinbar eine Vorab-Anfrage, um das abzureißen und wodurch zu ersetzen. Richtig, Bürogebäude. Weil nichts braucht diese Stadt mehr als weitere Büroflächen. Also ohne Witz, ich war heute wieder im Büro und gegenüber von dem Bürogebäude, in dem ich mich aufhalte, wenn ich in meinem Büro bin, steht was? Neubau. Ein Bürogebäude, genau. Ja. Und in diesem Bürogebäude ist einfach keiner mehr. Nee. Die Zeit ist vorbei. Es ist einfach komplett leer. Also ohne Scheiß. Da sind von, keine Ahnung, das Ding hat irgendwie so 8 Etagen, würde ich schätzen. Und ohne es nachgezählt zu haben. Und früher war das natürlich immer alles voll, so wie das halt war vor ein paar Jahren. Und jetzt sind davon vielleicht noch auf der Seite zur Straße raus, die wir sehen können. Und da sind auch tatsächlich Meetingräume teilweise. Sind auf einer oder zwei Ebenen sind noch Menschen. Ja. Und es soll halt ersetzt werden durch Büroräume, ein bisschen Wohnfläche und eine Einzelhandelsfläche. Es wird aber kein Rewe mehr sein. Also der Buschfunk hat gesagt, es kommt nicht wieder. Ist verständlich. Du hast halt an der Modersohnbrücke, du hast halt an der Eastside Mall. Da war jetzt noch einen dritten Rewe, da einen neuen Rewe reinzuballern, das macht ja keinen Sinn. Ja. Also besteht tatsächlich Gefahr, dass da ein Edeka reinkommt. Ich hasse es. Irgendwann in 700 Jahren. Ja, aber meinst du, also ich meine, Edeka kann ich mir da tatsächlich vorstellen? Der ist da unterversorgt, die Ecke im Edekas. Ja, also der nächste Edeka ist erst Frankfurter Allee im Ringcenter und dann Richtung Kreuzberg. Nee, und dann Richtung Süden ist der nächste Edeka erst im Andreas-Kiez. Davon hast du noch nie gehört, weil auch niemand. Ich kann sagen, was ist denn der Andreas-Kiez? Ja, genau. Das ist diese Ecke hinterm Ostbahnhof. Ach so, da die Dingsstraße ja, runter, warte mal. Das ist noch Friedrichshain. Das ist, ja, nee, das kenne ich. Da ist doch die hier, wo der Lidl auch ist, wo diese komische Billardhalle ist. Nee, das ist die Warschauer Straße, das ist der Rudolfskiez. Rudolfskiez, den meine ich, ja. Nein, ich rede vom Ostbahnhof. Ach so, auf der anderen Seite der Warschauer Straße. Nee, du hast dann S-Warschauer, dann kommt ganz viel nix, ja. Baumärkte und so. Und dann kommt da nochmal, der Ostbahnhof und dahinter ist ja nochmal ganz viel so DDR-Plattenbau und so Gedöns. Das ist der Andreas-Kiez. Ach, das, okay. Alles bis zur... Ja, aber das ist doch nicht im Süden, das ist doch im Westen. Ist doch im Westen natürlich, ja. Vollkommen recht. Ja. Da ist, und dann sonst Richtung Nordkiez, da ist doch ein Edeka. Aber sonst ist im Boxhagener Kiez, da gibt's doch einen Edeka gibt's dort. Aber sonst ist es relativ Edeka-freie Zone. Ich bin hier auch nicht so gut versorgt mit Edekas, möchte ich sagen. Will man mit Edekas versorgt sein? Ja, ich hätte gerne einen guten Edeka. Ein guter Edeka ist, finde ich, viel wert. Gibt es gute Edekas in Berlin? Ich weiß, dass der beste Supermarkt Deutschlands dieses Jahr wieder ein Rewe in Berlin war. Ja, und zwar der in der Ackerstraße. Ja, da bin ich letztens extra in der Mittagspause hingefahren. Oh, ja. Und ja, der ist nicht schlecht. Ja. Der ist nicht schlecht, aber ich finde den nicht so schön, weil das einfach eine riesengroße Halle ist. Ja. Und da stehen halt ganz viele Regale drin. Okay. Das fand ich ein bisschen unsexy. Das liegt aber an dem Gebäude an sich. Und ich bin da so ein bisschen durchgerusht, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Das war ein bisschen dumm, weil ich gedacht habe, fahre ich in der Mittagspause hin, voll geil. Aber dann habe ich gedacht, scheiße, ich muss da auch wieder zurückkommen. Ich habe noch so viel zu tun. Ich darf jetzt keine Zeit verplempern. Sonst kann ich so spät Feierabend machen. Das war dann ein bisschen dumm. Aber war gut, war okay. Ja, okay. War okay, kann man sagen. Nee, guter Edeka, finde ich, ist immer möglich und hätte ich ganz gerne. Ich wüsste nicht, wo gibt es denn hier einen guten Edeka? Also einen guten Rewe, da muss ich auch ein bisschen weiter fahren. Es gibt diesen Rewe an der Wollangstraße. Ja. Der ist scheiße. Okay. Da gehe ich echt nur hin, um ein Lehrgut abzugeben. Ohne Scheiß, ansonsten ist mir zu anstrengend. Da ist auch mal viel zu viel los. Und dann gibt's hier noch einen Rewe hinten in an der Dingsstraße. Kenn mich hier nicht aus. Weißt, wo ich meine? In Pankow bei Berlin. Hinter? Wie heißt die Straße denn da noch? Was ist mit dem Edeka am S-Bahnhof Pankow? Warst du da mal drin? Nee. Geh mal rein. Ist gut? Der ist eng. Der ist einfach nur eng. Okay. Die Fläche ist zu klein. Ja. Der ist, dadurch, dass er so eng ist, schlechter als... Also ich glaube, wenn der ein bisschen größer wäre und nicht so eng gestopft wäre, wäre man zufriedener damit. Okay. Aber so gehe ich da nicht gerne hin. Und was wirklich nervig ist, ist halt die Fahrradanstellsituation da. Die ist nicht schön. Weil da gibt es zwar einige Fahrradbügel, weil ja auch die U-Bahn und die S-Bahn da ist oder so, aber die sind halt von Pendlern voll. Also da kannst du das Fahrrad nicht richtig anschließen. Irgendwo, das ist ein bisschen ätzend. Deshalb mag ich da nicht so gerne hingehen. Aber ansonsten von dem, was man da so kriegt, ja. Sonst ist mein Gefühl, dass es gute Edekas nur in Westdeutschland gibt. Das ist eine interessante Frage. Ich überlege gerade, wir waren mal... Also natürlich nicht in Hannover-Münden, weil Edeka Hannover-Münden sind einfach Ultra-Puristen. Das ist wirklich das Aldi Nord von Edeka. Ich überlege gerade, wo war das denn noch? Da fährt man, ich glaube, wenn du Richtung Französisch Buchholz rausfährst, dann gibt es da auch noch ein... Oder ist das auch ein Rewe? So. Ich weiß es nicht mehr so genau. Okay. Naja, wie auch immer. Hier fehlt auch ein guter Edeka, würde ich sagen wollen. Ja, vielleicht. Aber was ist denn, warum? Also aber meine Hoffnung, vielleicht habe ich einfach Glück und es macht einfach einen fucking Hit Ulrich auf bei mir. Nee, vergiss es. Das hast du auch nicht verdient. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Gibt's nicht. Reich sofort Protest an. Nein, will ich nicht. Nee, schreibe ich der Kanzlerin. Das geht so nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Das zieht ja auch ihren Laden runter. So. Oder? Es wird ein Biomarkt, Mann. Es wird einfach ein fucking Biomarkt. Weißt du, was ist, wenn mein Glückstag wird, wenn es ein fucking Teegut wäre. Ich wollte gerade sagen. Wenn es an dem Tag kommt und ihr Teegut sagt, das ist der perfekte Ort. Ich wollte dir gerade vorschlagen, pass mal auf. Wir retten jetzt die Eastside Mall und packen da ein paar Sachen rein. Oh. Und packen ein paar Sachen. Ich sag's dir. Da ist ja viel Platz. Ja. Da muss ein Teegut rein. Ja. Für Teegut würde ich da sogar hinfahren mit dem Auto und Parkgebühren bezahlen. Sag ich dir. Von hier aus. Würde ich im Auto da hinfahren, mich auf der scheiß Warschauer Straße ständig über alle möglichen anderen Verkehrsteilnehmer ärgern oder die Baustellen, die da sind. Was machen die da eigentlich? Ich versteh's. Das sind keine nicht. Baustellen. Natürlich sind da Baustellen. Das sind keine Baustellen. Da bin ich da erst vor 2 Wochen im Radloch gefahren. Das ist alles Baustelle. Ich weiß nicht, wo du deine Baustelle gesehen hast. Gegenüber, nicht auf deiner Seite, auf der anderen Seite. Ach so. Wenn du von hier kommst, wenn du vom Frankfurter Tor kommst, ist alles Baustelle. Oben. Wie oben? Ja, Berselinplatz ist Baustelle. Ist alles Baustelle. Ist schrecklich. Und die Leute können sich ja nicht benehmen. Die nehmen nicht vernünftig am Verkehr teil. Richtig, alles asozial. Das würde ich alles in Kauf nehmen, dafür, dass ich dann nochmal in Eastside Mall, was zahlt man an Parkgebühren? Ich glaube, es ist umsonst, wenn du da einkaufst. Ja, aber das ist doch immer nur für 90 Minuten. Ja. Ich möchte aber Event einkaufen. 90 Minuten reichen mir ja gerade mal, um mein Leergut abzugeben und eine Kiste Wasser zu kaufen. Natürlich braucht es ein Teegut, das wird aber nicht passieren. Nee, nicht, das ist die falsche Ecke dafür. Also wenn bei mir dann, an der Ecke Warschauer, das ist die fucking auch Zielgruppe. Ja, mag sein. Mag alles sein. Dennis, was braucht die Eastside Mall. Eine Glücksspielhalle oder was? Nein. Aber du bist, das war schon gar nicht nah, das war schon gar nicht weit entfernt. Denn die ersten beiden Buchstaben waren richtig. Da muss ein verdammter Globus rein. Da muss ein verdammter Globus rein und ich will mein verdammtes belegtes Brötchen mit Leberkäse für 1 Euro kaufen. Das muss da rein. Da fahre ich sogar in der Mittagspause hin, nur um mir da Mittagessen zu kaufen. Ist einfach so. Ich habe schon öfters überlegt, einfach zu einem, also in ICE steigen und seinen Globus fahren, um einfach mal ein gutes Einkaufen wieder zu erleben. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. So. Wie weit ist der nächste Globus von hier entfernt? Ich glaube Braunschweig. Nein, Braunschweig hat einen Globus? Braunschweig hat einen Globus. Keine Chance. Und der ist auch prämiert tatsächlich. Prämiert. Nein. Ja, ja. Hä? Da muss ich mal hin nochmal. Was? Moment. Das muss ich mal nachgucken. Wo es denn? War ein ehemaliger Real. Den haben sie irgendwie für ein paar Wochen zugemacht und richtig ausgebaut. Globus in Braunschweig? Ja. Das finde ich, das ist unanständig, finde ich das, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das nahe der Autobahn? Ja, ja, es ist direkt an der Autobahn. Globus Braunschweig. Das ist direkt an der A39. Und das ist auch kein, Baumarkt oder so. Nee, das ist ein komplett neu eröffneter 4,2 Bewertung. Richtig schick von innen. Ja, aber Hallöchen. Ja, ja. So. Also so stelle ich mir einen Laden vor. Ja. Diese Auswahl an Schokolade. Geil. Da sieht sogar der Brötchenknast gut aus. Moment. Ach so, oh hier. Oh, vor 6 Tagen. Klaus Bettlin schreibt, hallo. Leerzeichen. Oh, guck mal hier. Ein Stück Margarita-Pizza, ein riesengroßes, ja. Für 1,80. Ich wollte heute Morgen bei meinem Einkauf von der Regalpreisgarantie Gebrauch machen. Da hat man mir an einem Infopoint abgewimmelt. Mir wurde erklärt, dass die Regalpreisgarantie nur für Aktionsangebote gilt. Was ist denn die Regalpreisgarantie? Wenn das so sein sollte, ist Globus für mich einfach zu teuer. Die Kiste Mineralwasser, Extala Naturell. Wer kauft sich denn fucking Extala Naturell? Wird dort für 5,49 verkauft. Der Wettbewerb bietet das gleiche Produkt für 3,89 an. Werde nun dort einkaufen. Angehängt ist ein Bild aus einem Rewe und aus dem Globus. Ja, dann geh doch zum scheiß Rewe, Mann, aber lass Google in Ruhe. Mann, das interessiert mich, ich will deine Scheiße nicht lesen. Lass mich in Ruhe. Noah von Globus, nein, dem alten Gaalsgeschlecht, antwortet. Stopp mal, aber warte, was ist denn, was bedeutet denn die, was Preisgarantie, wie hat er das genannt? Regalpreisgarantie. Was ist denn die Regalpreis, was soll das? So, unsere Regalpreisgarantie gilt für die Artikel mit dem schwarzen Preis. Diese gibt es in den Regalen der Wettbewerber der Region dauerhaft nirgendwo günstiger. Wenn doch, gilt dieser Preis auch bei uns. Das heißt, wenn du einen nicht rabattierten Preis hast, dann kannst du sagen, hier, der Rewe um die Ecke verkauft es billiger, ich hätte den generellen Preis. Okay, ich verstehe. So, jetzt muss ich mal gucken. Das ist, wie weit ist es denn von der A2 runter? Das ist doch schon ein Stückchen. Ja, du kommst da nicht, das musst du schon mal runter. Du musst ja am Dreieck. Drei. Ja. Du kommst da schon vorbei, aber es ist halt. Ja, ja, ich muss aber tatsächlich drei, warte mal, oder? Sechs? Nein, du fährst bei Wolfsburg runter. Ja, ja. Nie. Das ist doch nicht in Wolfsburg. Bei Lehrte, kurz vor Lehrte. Wie heißt das Autobahnkreuz hier? Nee, Braunschweig Nord. Fahre ich auf die 391. Ja, das. So, und bei Ikea. Ja. Und dann, genau, und dann fahre ich noch 3 Ausfahrten weiter. Das Problem ist, es ist halt so ein Umweg. Der nicht genehmigt wird. Ja, das ist genau, das ist die Problematik. Ja. Das hast du richtig erkannt. Der wird einfach, das ist genauso, wie ich auch nicht zum Spezi-Metzger kann. Ja. Das ist damit angeblich lohnt sich das ja nicht. So eine Scheiße. Ah. Ja, aber so ein guter Globus wäre auch gut. Aber das ist die Fläche zu klein für. Okay, das ist ja also der nächste Globus. Also der nächste, also der für mich bequem wäre, weil in Braunschweig bin ich was, 1,10 und dann noch irgendwie 20 Minuten mit dem Bus durch Braunschweig gurken. So. Alternativ wäre noch irgendwie der Globus, der Sachsenpark-Globus in Leipzig. Aber fahr doch einfach. Ja. Kannst du nicht auch irgendwie nach, keine Ahnung, Koblenz oder so fahren? Was soll ich denn in Koblenz? Ja, am Rhein spazieren und zu Globus gehen. Das ist ja eine 2-Tages-Reise. Ach, Quatsch. Das hat Kurt Beck doch alles ICE angebunden. Da hält das sogar ein Montabauer. Warte mal. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Webseite von Globus. Nee, nicht Route. Webseite. Spang. Globus.de. Wollen wir mal kurz schauen. Wo gibt's denn hier Filialen? Wir haben keine Filialübersicht. Was ist das denn? Das wollen die nicht, ne? Die wollen das verheimlichen. Warum? Warum macht ihr sowas? Wir sind auf der Marktauswahl, aber es gibt hier dann keine Karte, ne? Hat das recht. Warte hier, also Bettburg, Bochum, Kattrop-Rauxel, Chemnitz hat einen, Deuthofen, Erfurt. Erfurt hat sogar zwei. Erfurt, Essen, Forchheim, Freilassing. Homburg-Einöd. Geda. Einöd. Homburg-Einöd. Oh nee, ich glaube, ich hatte den Globus in Halle, hatte ich mal in der, auf dem Radar tatsächlich. Ist das auf dem Rad? Ach, guck mal hier, in Koblenz ist gar keiner. In Lahnstein. Doch, klar, in Koblenz. Koblenz-Bubenheim. Aber Lahnstein hat auch einen. Die haben doch nicht im Abstand von 20 Kilometern. Was ist das denn für eine Versorgung da bitte? Ja. Ist Kurt Beck? Ist das oder ich gehe in Globus Ludwigshafen, kombiniere das mit dem Besuch hier vom Grab. Ludwigshafen hat auch einen Globus? Ja. Was ist denn da los? Das halbe Saarland auch übrigens. Ja, natürlich. Ist auch eine saarländische Kette oder so, by the way. Meine Güte. Kriegt euch doch mal irgendwie ein. Eschborn, Koblenz-Bubenheim, du hast völlig recht. Krefeld, Braunschweig, Essen. Warum denn nicht irgendwie Bremen oder so? Weil es abgeranzt ist. Also wahrscheinlich korreliert das mit CDU-Wahlergebnissen. Abgeranzt, ja. Aber Entschuldigung, die haben auch einen Markt in Neubrandenburg. Das ist ein ehemaliger Real 100 Pro. Oh mein Gott. Ja, scheiße. Also nee, ich finde, ein Globus muss in die East Side Mall. Ja. So weißt du, wie es ist. Aber die gehen wahrscheinlich eher so an den Rand. Oder die Fläche ist dafür zu klein. Stell dir mal vor, was hältst du davon? Kennst du das, es gibt da auch dieses B5-Outlet. Bei Spandau. Ja, dahinter, genau. Da könnte man auch noch so ein, das ist, wenn man zum Olympischen Dorf fährt. Genau. Wir machen heute einen Tagausflug, Kinder. Wir fahren nach Spandau. Erst gehen wir in den Globus und dann geht's ins abgebrannte Karls Erdbeerhof. Da ist gar nicht so viel abgebrannt im Elstal. Das ist alles. Das wurde auf TikTok nur falsch abgefilmt. Warst du mal im Olympischen Dorf? Nein. Ich war da schon mal. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Okay. Das ist ganz interessant. Ja. Ja. Okay. Kann man mal durch. Da braucht man aber eine Führung, sonst versteht man nichts. Und dann. Achso, weißt du, wem das gehört, das Gelände? Weiß nicht, der Sperrschen. Nee. Immobilienverwaltung. Nee. Land Berlin? Nee. Denkt man so, ne? Land Berlin, ja. Land Brandenburg, irgendwie. Kann das sein? Der DKB-Stiftung. DKB, es in Deutsche Kreditbank. Ja. Tochter richtig. Der Bayern LB? Ja. Tochter des Land Bayerns? Wahrscheinlich. Die haben jedenfalls eine Stiftung und der gehört das scheiß Gelände da. Es ist ja. Spannend, okay. Naja, also so wie es aussieht, ist erstmal die nächsten paar Jahre da nichts. Es gibt ja nicht mal einen Bauantrag, es muss ja abgerissen werden, das alte Konsumgebäude. Bisschen traurig alles. Und ich weiß, was das Schlimmste an der ganzen Nummer ist, bevor wir den Deckel hier drauf machen, sag mal. Dass die Packstation weg ist. Die stand da daneben, die ist jetzt weg. Weißt du, wo meine fucking nächste Packstation ist? Beim fucking Aldi. Oder? Okay, ja. Oder es gibt doch zwei Parallelstraßen, nicht der Simon Dach, aber in einem Späti drin, Öffnungszeiten 9 bis 20 Uhr. Was ist das? Das ist Dreck. Und es ist einfach meine Lebensqualität so richtig in den Keller gegangen jetzt. Du hast, ja, das ist nicht schön. Ja. Da gebe ich dir recht. Aber du hast hier mir gerade ein Segway gebildet, wie man so schön sagt. Ja. Zum Thema Post. Ja. Kommt deine Post an, Dennis? Ja. Tatsächlich, also ich kriege ja Briefankündigungen. Ja, und ich auch. Da hat sich die Post Die kommen pünktlich. Da hat sich die Post bisher einmal entlarvt. Und zwar wurde ein Brief angekündigt, der nie kam. Und der Brief war wichtig, by the way. Ja, ich hatte das auch. So. Und sonst ist die Post relativ zuverlässig eigentlich bei mir. Also wenn ich Dinge bestelle, China-Waren oder alles andere, das kommt eigentlich relativ zuverlässig an. Der DHL-Zusteller ist halt outgesourced. Kannst du vergessen. Du kannst den ganzen Tag zu Hause sein, du kannst die Klingel bewachen, du kannst dich unten auf die Straße stellen. Der fährt einfach knallhart vorbei und da wird eingeworfen. Nicht mal eingeworfen wird mehr. Ihr weißt, was der Peak-Gipfel jetzt war, tatsächlich? Nee, sag. Ich hatte eine leere Benachrichtigungskarte im Briefkasten. Da dachte ich mir so, okay, wer trollt mich denn jetzt hier? Ich krieg manchmal, also wir haben hier, wir haben tatsächlich ja. DHL. Ja. Also DHL. Das ist gut. Und der Typ ist auch gut. Ja. Also der ist auch, der kennt hier auch so den Dings, das Haus und so. Und der ruft dann auch rein, so hier, wenn man unten klingelt, der weiß, dass ich häufig zu Hause bin. Und wenn ich dann rangehe, sage, ja, sie kriegen auch noch ein Paket für so und so und so und so, steht im Aufzug. Ich sage, alles klar. dann schiebt er das hoch und dann ist schön. Also das macht er auch und der ist auch echt zuverlässig und keine Ahnung, alles klasse. Aber gegenteiliges, ja, also ist bei uns halt andersrum, Post kannst du völlig vergessen. Montags kommt hier seit, weiß nicht, seit Jahren keine Post mehr, also fährt auch kein Postfahrrad ja, durch, okay. Ist einfach nicht so, kommt einfach keiner, ist so. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass es bei uns montags Post gibt. Also ich kriege nicht oft Post, das ist einfach, weil das also ich kriege ja hauptsächlich ja gewerbliche, also hier so geschäftliche Post, mir schreibt ja keiner sonst Briefe. Aber ich weiß, ich habe die, das ist glaube ich eine Frau bei uns, die sehe ich auch montags, weil die isst regelmäßig bei Domke ihre Mittagessen. Ah, okay. Okay, guck. Ich habe, Warum trifft sie sich dann mit ihren anderen Kollegen im Domke und dann steht der ganze Bürgersteig voll in dieser Postfahrräder und keiner kommt vorbei. ich habe die Briefankündigung auch und ich hatte im Mai, ja, nee, im Juni, Entschuldigung, im Juni, hatte ich die Briefankündigung, guck mal, ob ich jetzt eine hatte, ah ja, vom 11.7., das ist heute auch nicht eingegangen, ziemlich sicher. Letzten 14 Tage, vom 7.7., das ist auch nicht eingegangen. Das fehlt auch. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. 30.06., was ist das? Das ist, glaube ich, hier das Verdi-Magazin. Ich glaube, ja. Aber ja, also müsste ich mal, also habe ich nicht gesehen. Das aber zwischen Briefankündigung bei mir ist wirklich, also ich kriege die Briefankündigung, ich habe das morgens, also ich sehe manchmal abends, so 20 Uhr kommt schon mal die erste oder gerne mal so gegen 3 Uhr morgens, aber das dann am nächsten Tag definitiv immer im Briefkasten, dann gibt es keine Differenz. Wirklich, es gab ein bisschen nur ein Brief, der verloren gegangen ist. Also hier ist jetzt vom 30.07. das ja. Verdi-Magazin, das habe ich mit Sicherheit nicht bekommen. Ja. Dann vom 4.07., das habe ich, glaube ich, bekommen. Das war ein bisschen dumm, das ist eine andere Geschichte, das habe ich aber gleich bekommen. Aber dann 7.07., Post von der Krankenkasse, ist hier nicht angekommen. Und jetzt 11.07., ist auch nicht angekommen. Ist einfach nicht da. Das heißt, ist also das Problem wird also sein, das ist ja das Ding, du hast mir jetzt letztens gesagt, dass ein Stapel Briefe kam aus dem Markt. Genau, das ist nämlich der Witz, das habe ich hier gerade nochmal in unsere komische, ja, wir haben so eine Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe. Und da haben wir mal so gefragt, wie sieht's denn aus? Kriegt ihr Post? Nö, kriegen auch alle keine Post. Ist ja auch klar, ist ja auch nebenan. So, die Häuser nebenan. Und dann habe ich halt geschrieben, so, naja, ich habe halt die Briefankündigung, ich kann das immer sehen, wann das kommt und das kam jetzt nicht. Und ein Brief aus dem Juni war eine Rechnung. Ja. Ich wusste, dass diese Rechnung kommt und ich habe diese Rechnung erhalten. Das Problem ist, dass die Rechnung nicht direkt vom Rechnungssteller kam, sondern über so einen Rechnungsservice. So. Die haben aber aus Datenschutzgründen, was eigentlich sehr vernünftig ist, haben die keine Kundendatenbank. Das heißt, wenn man anruft und ein Problem mit der Rechnung hat, dann muss man die Rechnungsnummer sagen. Ja. Haben die mir dann erklärt. So, weil ich habe da angerufen und gesagt, passen Sie mal auf, hier, die Rechnung ist nicht gekommen, können Sie mir das irgendwie nochmal zukommen lassen? Ich weiß, dass sie losgeschickt wurde, weil Briefankündigung, nee, können wir nicht. Es gibt keine Kundendatenbank. Wir machen nur Abrechnungsservice. Ja. Und wir speichern den ganzen Quatsch nicht extra, weil Datenschutz und keine Ahnung was. Wir bauen keine Datenbank auf. Aber wie machen sie denn in Kasso? Na, die kriegen Daten. Ja. Erstellen die Rechnung, schicken die ab und haben eine Rechnungsnummer und dann wird überprüft, wird gezahlt, wird nicht bezahlt und dann wird in diese Rechnung reingeschaut und dann wird von da die Adresse genommen. Das wird einfach nur weitergeleitet. Es gibt aber keine eigene Datenbank, okay, der Kundschaft, der, ja, Kundschaft sozusagen. Ah, okay. Genau. Das haben die nicht. Ich habe gesagt, ja, können wir nicht machen. Ich kann nicht nach ihrem Namen suchen. Es gibt sowas bei uns, ja, nicht. Ich so, ja, und jetzt? Naja. Jetzt kann ich nichts machen. Müssen sie warten, bis von uns die Mahnung kommt. Oh Gott. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Naja, gut. Und dann habe ich bei der Post angerufen. Und du kannst natürlich keinen Nachforschungsauftrag erstellen. Das kann ja nur der Absender. So, pass auf. Dann habe ich gesagt, ja, wann war das denn? Ich so, das ist jetzt so dann und dann. Ich habe natürlich erst so ein paar Tage gewartet, weil kann ja immer mal was sein, mal krank, irgendwie zu viel zu tun. Nee, kann ich Ihnen nicht helfen? Das ist ja schon länger als 7 Tage her. Nur dann können wir hier telefonisch noch was aufschreiben. Müssen Sie einen Nachforschungsauftrag, ja, stellen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe das ja nicht abgeschickt. Ich will das ja bekommen. Ja, nee, dann müssen Sie den Absender, ja, informieren. Der muss einen Nachforschungsauftrag stellen. Genau, du darfst es nicht. Ja, und verstehst du das Problem? Ja, die können das nicht. Die können das nicht, weil die nicht wissen, wer ich bin. Ja. Du könntest das natürlich sagen, dann könnten die es dann auf deinem Namen gucken, aber ist trotzdem beschissen. So. Aber die können ja nicht in der Datenbank nach mir suchen. Ja. Also ich könnte den Namen sagen, dann können die das eingeben, aber die wissen ja auch nicht, wann die das abgeschickt haben oder so. Das kann man alles noch schätzen. Keine Ahnung. Dann haben wir eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur abgegeben. Und ob das jetzt korreliert oder kausal ist, keine Ahnung. Zwei Tage später kamen halt ein Stapel Briefe, unter anderem aus Mai und Juni, kamen hier Anfang Juli an. Das heißt, die müssen einfach Monat über Monat lagen die hier irgendwo in der Zustellbasis rum. Ja. Weil die sind ja, das wird ja im Großverteilerzentrum gescannt. Ja. Das heißt, da sind die Briefe ja offensichtlich durchgegangen und werden dann gebündelt an die Zustellbasis gesendet. Und da sind sie ja verliegen geblieben. Und hier sind, und der Witz ist ja. Weißt du, wo die Zustellbasis ist? Nee, keine Ahnung. Aber der Witz ist, ich sehe ja hier ab und zu Postfahrräder langfahren. Ja. Die sind auch in der Zeit hier teilweise lang gefahren, als keine Post kam. Aber die bringen dann halt die Post nicht mit. Also okay. Nicht alle Post. Ja. Ich verstehe, ich kann das, ich mich, und ohne Witz. Hört sich nach dem Chaos an dieser Zustellbasis an. Ich finde das total scheiße und das nervt mich, das möchte ich nicht. Also die Rechnung kam gerade noch so pünktlich genug, dass ich sie sozusagen bezahlen konnte, ohne dass die Zeit da abgelaufen war und ich mich noch irgendwie hätte mit Mahnung und sowas rumschlagen müssen, aber mein Vertragspartner hat natürlich auch gesagt, nee, wir stellen keine Rechnung selber aus, wir haben keine Rechnungsleute, die das machen können. Ja, also es ging gar nicht, ich konnte einfach nicht bezahlen. Die haben auch nur gesagt, so, ja, ach, das ist ein interessantes Problem, das interessiert uns aber nicht. Ja, wie auch immer. Mich interessiert einfach nur, was dahinter steckt. Mich interessiert wirklich ohne Scheiß, was läuft da und warum? Und lassen die einfach Sachen stecken, weil so viel Personalmangel ist und fahren dann tatsächlich erst raus, wenn sich Leute beschwert haben und machen dann irgendwie, fangen dann irgendwie an, da die Post abzugeben oder so? Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, es gibt irgendwie ein Chaos dort und es geht irgendwie da nicht voran. Und nach der Beschwerde ist da irgendjemand hingefahren und hat wahrscheinlich mal Säcke gesehen, die einfach da immer noch nicht sortiert waren und hat gesagt, das machen wir jetzt hier. Geht die Beschwerde von der Bundesnetzagentur so schnell durch? Na, das Erste, was das Bundesnetzagentur jetzt macht, ist eine Stellungnahme von der Deutschen Post einholen. Ja. Also anderes können sie ja erstmal nicht machen. Meinst du, das machen die automatisiert? Ich denke ja. Also es macht ja keinen Sinn, sondern Das macht keinen Sinn, das ist immer noch Verwaltung. Ja, aber es tut mir leid. Also die kriegen ja irgendwie tausende von Beschwerden. Die Deutsche Netzagentur macht sich sicher einen schmalen Fuß und sagt, leite das erstmal direkt an die Deutsche Post weiter mit der Aufforderung, Stellungnahme bitte innerhalb von, 7 bis 14 Tagen. Ja. Und dann ist das Qualitätsmanagement bei der Deutschen Post, da sitzen ja tatsächlich immer noch wohl Leute. So. Und da ist sicher irgendjemand rausgefahren, weil ich weiß nicht, habt ihr eine Beschwerde gemacht oder mehrere? Eine tatsächlich nur. Okay. Aber du weißt natürlich nicht, was hier jetzt von den Nachbarn, die wir nicht gesprochen haben, noch geschickt wurde. Ne? Also es betraf ja offensichtlich zumindest die Parteien in diesem Häuserkomplex und das sind, glaube ich, 70 Wohnungen. Und vielleicht ist wirklich einer in den Zustellbasis das rausgefahren hat, einfach festgestellt, da stapeln sich einfach Säcke mit Briefen. Seit Mai, wie krank ist das denn? So. Aber es ist ja das Ding, das fällt ja ewig, sowas fällt ja Ewigkeiten auch bei der Deutschen Post nicht. Aber es gibt auch immer diese lustigen Stories, wo irgendwann die Wohnungen von so Postboten aufgemacht werden. Es ist ja Millionen von Briefe stapeln. Ja, aber so. Ich finde es jetzt auch schon wieder schlimm, dass ich jetzt reingeguckt habe und gesehen habe, da ist halt schon wieder Post gekommen. Ja, aber vielleicht musst du da einfach Konsequenz einfach Beschwerde machen, weil die Deutsche Post muss immer noch ihr 80%-Ziel erreichen. Auch wenn die Deutsche Post keinen Bock mehr drauf hat. Und wir können, also das ist das Ding, es gibt ja, die Deutsche Post würde ja gerne das auflockern. Ja, ja. Und ich kann das verstehen. Aber es hat nur eine bestimmte Kette, weil es gibt ja diese Zustellfiktion im deutschen Verwaltungsrecht, da kennst du dich ja am besten aus. Jo. So. Drei Tage nach Abvermerk, wie es so schön heißt. Das ist natürlich Quatsch ist. Es wäre einfach für alle bequemer, wenn man 5 Tage annehmen würde. Ja, nee, was heißt 5 Tage? Ja. Ey, wenn das hier aus Mai kam, stell dir mal vor, das ist jetzt irgendwie, ich stell mir vor, ich habe was von der Behörde beantragt und die sind so dumm und stellen mir den Ablehnungsbescheid mit der Deutschen Post zu. Und dann sagen die, ja, hier bitte, dann aber bitte, ne, Widerspruch binnen eines Monats. Aber da habe ich jetzt gelernt, dass tatsächlich, dass die Behörde das schon nachweisen muss, dass sie es zur Post getragen hat. Aber ist egal, nicht wichtig, nicht wichtig. Ja, können wir jetzt in Details einsteigen. Also, aber es ist, sagen wir so, du kriegst es am Ende auch hin und in der Regel ist da auch keiner böse. Und wenn du denen sagst, pass mal auf und Wiedereinsetzung und vorigen Stand und keine Ahnung, was man da alles versuchen kann, kriegt man das in der Regel schon hin, wenn man das halbwegs glaubhaft darlegt. Denn, und das hier auch irgendwie ein bisschen nachweisen kann, so, ich kriege hier die Dinger und da kommt nichts und fragen sie meine Nachbarn und im Übrigen haben wir uns auch schon mal beschwert. Ja. Dann wäre das sozusagen, würde man sagen, okay, das ist plausibel genug, ja. Aber selbst wenn das macht, ist alles Aufwand. Das ist alles einfach Aufwand, der entsteht. Wozu? Und das Ding ist, selbst wenn man jetzt sagt, wir lockern das und sagen, okay, Post kann bis zu 3 Tage unterwegs sein, die Deutsche Post darf das pendeln, wer sagt denn dann nicht, dass die ins Investoren getriebene Deutsche Post dann sagt, okay, wir senken den Standard, aber wir senken den noch weiter, weil da kann es auch 5 Tage dauern. Und das merkt ja keiner. Beschwert sich keiner. Ja. Also das geht ja nur noch weiter nach unten. Also das Ding ist, es war ein großer Fehler, dass es keine Universaldienstleistung mehr ist. Mhm. Und dass der Staat das nicht selber macht. Natürlich ist es einfach, kostet es ein fucking Geld, irgendwie Post auf eine Hallig zu bringen. Ja. Lohnt sich natürlich nicht. Ja. Aber es ist so wie einfach Gas, Wasser, Scheiße, einfach ein Basic Human Right in diesem Land. Dass du per Brief erreichbar bist. Ja, also, ja. Und wahrscheinlich nicht mehr, es ist halt nicht mehr so wichtig wie noch vor 40 Jahren. Das stimmt. Also, ne? Also meinetwegen könnte es wirklich sein, wir liefern 2-mal die Woche Post aus. Meinetwegen. Ja. Reicht ja auch. Genau. Also, und ich finde auch, wenn das sozusagen. Würde ja auch das Zustellwesen entlasten, weil da ist ja auch Arbeitskräftemangel. Ja, genau. Also finde ich völlig in Ordnung. Aber dann halt bitte garantiert. Ja, genau. Und es gibt einfach, muss man wirklich sagen, und das wird ja nicht besser in den nächsten Jahren. Also die Demografie ist ja so, dass halt viele Leute jetzt einfach irgendwann in Rente gehen werden. Ja. Das kommt nicht mehr so viel nach und das ist ganz klar. Ganz abseits von jeglichen Rentenproblematiken, die man auch anders lösen könnte, muss man einfach sagen, es ist halt Arbeit da, aber nicht mehr Leute. Ja. So. Und da muss man sich so Dinge sicherlich überlegen. Das gehört auch dazu. Und da kann man auch einfach mal sagen, man muss nicht alles, was man kann, irgendwie auf einen Markt schmeißen und für Gewinn anbieten. Das ist einfach nicht notwendig. Das braucht es einfach nicht. Es ergibt auch, ich kann schon verstehen, dass es geil ist, sich irgendwie Taschen mit Logistik voll zu machen und irgendwie Pakete durch die Gegend zu schieben. Aber dass hier einfach am Tag 4 LKWs, 4 so Kleintransporter in diese scheiß Straße fahren und hier Pakete abschmeißen. Das wird ja im Zweifel nur mehr. Ist einfach kompletter Wahnsinn. Also es ist aktuell, was hier auf den Berliner Straßen ist, was DHL, Hermes, UPS, GSL. Amazon noch mit eigenen. Da gibt es noch, wie dürft sich lokale hier Versandanbieter. Ja. Und Amazon ist ja wirklich der größte Scheiß. Also es sind wirklich Leute, das tut mir so richtig leid, die werden mit 0 Sprachverständnis in den Job reingeworfen, müssen sich da irgendwie durchhangeln mit einem riesen Paketload als so Sub-Unternehmer und in Schrottkarren teilweise. Es ist echt absurd. Und dass Amazon das damit durchkommt, ist mir ein Rätsel. So. Und eigentlich müsste man konsequent sagen, in die Stadt kommt nur noch ein Anbieter. So. Die letzte Meile muss einfach als Konzession ausgeschrieben sein. Oder sowas, ja, genau. Man kann es meinetwegen, können sich die Anbieter irgendwie auf die Konzession bewerben. Weißt du, was ich auch geil fände? So. Finde ich, das könnte man auch machen, wenn man das wieder zurückfahren würde auf irgendwie so eine, keine Ahnung, auf so eine, entweder so ein Konzessionär meinetwegen oder auch auf eine Behörde oder ein staatliches Unternehmen oder so, dass es dann macht. Ich fände auch völlig okay, wenn man sagen würde, pass mal auf, deine Post liegt an einem bestimmten Ort, du kannst sie dir immer abholen. Ja. Kannst jeden Tag vorbeikommen und dir deine Post abholen. Irgendwo in einem Umkreis von ein paar Kilometern. In der Stadt halt ein paar mehr und auf dem Land gibt es dann vielleicht so 1, 2, 3 Zentren oder so, ein bisschen näher. Und wenn du die Post haben willst, dann schicken wir 2-mal die Woche jemanden rum und wenn du es öfter haben willst, dann zahlst du halt irgendwie 5 Euro im Monat. Ja. So, fände ich auch in Ordnung. So. Kein, aber irgendwie so finde ich es, so ist nervig für alle. Es macht einfach keinen Spaß. Aber ich habe auch was jetzt von der Post bekommen, das möchte ich dir noch sagen. Das war das erste Mal, dass ich so ein Produkt in der Hand hatte. Postident per Briefsendung. Postident fing ja mal. Also kurzer Einwurf noch in Sachen Deutscher Post und man hat ja irgendwie keine Zustellkapazitäten und überhaupt. Diese Einkauf aktuell, diese Samstags im Werbemittel, die ist pünktlich. Die ist immer pünktlich da. Ja. Wird aber jetzt eingestellt zum Glück. Ah, oh, schade. Die teuren Papierpreise haben wir nicht. Damit haben wir schon mal eine ganze Sendung gefüllt. Ja. Ja. Das war noch Zeit. Überhaupt, wir müssen demnächst noch, Rewe hat ja auch schon sich vom Prospekt verabschiedet, kein Handzettel mehr gedruckt mehr. Du, ich sag dir was, auf der, wir müssen demnächst noch mal das große Anycast Prospekte lesen. Wir haben auch verarbeitet eine Telefonliste. Ja. Gibt es einmal im Monat, wird eine Telefonliste rausgegeben. So. Und das ist ganz geil, weil man immer sehen kann, so ein bisschen, größere Arbeitseinheit, so, wird so alles mehr geben, mit so kleinen Arbeitseinheiten drunter, kann man immer gut sehen, was sich so verändert hat. Ja. Das ist so ein bisschen wie so die Gala. Oh. Genau. Ah, er ist jetzt da. Ach, guck mal. So, das ist aber interessant. Hä, wo ist die denn hin? Ah, bestimmt Mutterschutz. Oder irgendwie so, weißt du? Ja, so, ja. So kann man da mal Sachen rauslesen. Und die wird immer einmal im Monat rumgeschickt. Und jetzt wurde angekündigt, das wird nicht mehr gemacht, sondern das wird jetzt auf einem SharePoint eingestellt und ständig aktuell gehalten. Ich finde, das ist ein absolutes Verbrechen. Ja. Nimmst du dir einmal im Monat das Highlight vor? Ja. Und das Beste war ja nicht, die neue Liste anzugucken, sondern die mit der Liste des Vormonats zu vergleichen. Ja. Ja. Das ist das Allerletzte. So. Ich bin dagegen. Aber ich bin ja. So, Postident per Post. Ja. Normalerweise läufst du in eine Filiale. Läufst du in eine Filiale und jetzt habe ich eine Dienstleistung beantragt. Ja. Und zwar, wie heißt denn mal die Webseite? Hast du ein Führungszeugnis beantragt? Nee, so ähnlich. pin-rücksetzbrief-bestellen.de. Oh, Pin-Rücksetzbrief, was war das denn nochmal? Das klingt wie Scam erstmal. Oh, das für den E-Perso. Genau, das für den E-Perso. Da haben sich Leute beschwert, dass es halt ein Scam-Domain ist und keiner versteht es, warum das die Domain ist. Richtig krasse Scam-Domain, ja. Aber es ist halt die offizielle. So. Ja. Also es ist, man kann es tatsächlich, darüber kann man seinen Pin, weil ich habe natürlich auch so einen Brief bekommen, als ich den Perso abgeholt habe und das Ding nie benutzt. Weil, als ich den Perso bekommen habe vor ein paar Jahren... Wie, war du holst nicht monatlich deine Rentenauskunft per E-Perso? War das auch alles noch ein bisschen nicht so, gab es noch nicht so viel Zeug. Und wenn, dann war das umständlich und bizarr. Jetzt gibt es ja aber seit einigen Monaten, Jahren diese Ausweis-App 2. Ja, bisschen länger schon, aber ja. Aber die funktioniert jetzt auch recht gut. Ja. Aber ich habe natürlich meinen PIN irgendwie nicht gehabt, keine Ahnung, und habe ich diese PIN-Dings bestellt. Und das kommt per Postident nach Hause. Das musste ich dann nochmal, es wäre schon am Samstag gekommen, da war ich aber nicht da. Und habe ich das umbestellt auf Montag und das DHL, das kam dann auch. So. Das heißt, da kommt DHL-Bote, guckt auf deinen Ausweis, drückst dir in die Hand. Genau, das war auch nicht nur mein normaler DHL-Bote, sondern das war offensichtlich der nur sowas macht. Express, okay, keine Ahnung, solche Dinge, genau. Und der kam her und der hat gesagt, ja, Ausweis bitte. Und dann hat er sich den Ausweis angeguckt, hat ein paar Nummern abfotografiert, hat nochmal hin und her gewackelt, ist der Ausweis echt und so. Also hat tatsächlich das Ding überprüft. So. Ja. Also, aber fand ich ganz angenehm. Genau. Und dann hatte ich damit nämlich etwas vor. Und du sprichst schon an, Rentenauskunft, das gibt's jetzt seit einigen Wochen, hat die Rentenversicherung... Ja, so ein gebündeltes Rentenkonto. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, das finde ich ganz geil, da will ich mal eigentlich mal reingucken. Was ich noch nie gemacht habe, ist so eine Kontenklärung. Mal checken, ist ja die Frage, in der Regel wird ja alles automatisch immer direkt gemeldet über Arbeitgeber und Lohnsteuer abgeführt oder keine Ahnung was. Oder du bist irgendwie sonst wie selbstständig gemeldet, aber musst ja auch irgendwie dich der Rentenversicherung offenbaren. Und sagen, was willst du denn, musst du den Mindestbeitrag abführen und willst darüber hinaus noch was und so weiter und so fort, kennst du das? Also irgendwie kriegen die ja schon raus, was du gemacht hast. Trotzdem kommt es interessanterweise immer dazu, dass so ein paar Datensätze aus so ein paar Jahren kennen die einfach nicht. Ja. Warum auch immer, wissen die einfach nicht. Schulzeiten, Studium, whatever. Und dazu sollte man, und das kann ich echt nur hier jedem und jeder ans Herz legen, mal so eine Kontenklärung machen. Und zwar einfach rechtzeitig, solange man die Unterlagen noch hat. Genau, also so am besten so jung wie es geht, einfach mal anfragen und Bescheid sagen und ihr müsst auch gar nicht eure Wartezeit erfüllt haben und schon irgendwie da die Mindestrente ausbezahlen bekommen können und so. Das kann man jederzeit machen. Das ist das Dümmste, was man machen sollte, ist kurz vor Renteneintritt eine Kontenklärung veranlassen, weil dann ist es wirklich stressig für alle. Ja, genau. Das ist stressig für alle und es gibt nur am Ende kriegt man erstmal einen Bescheid, der wird dann nachher noch wieder angepasst, wenn man was nachgereicht hat und dann muss man wieder nachrechnen, stimmt das alles und das ist nicht nur für euch kompliziert, sondern auch für die Rentenversicherung. So, und jetzt könnt ihr irgendwie abschätzig sagen, ja, oh Gott, die Rente bringt ja nichts mehr. Ja, mag alles sein, ist nicht mehr so geil wie früher, aber ohne die Rente fällt euch halt ohne die gesetzliche Rente fällt euch ein fetter Sockel eurer Altersvorsorge weg, Punkt. Es sei denn, ihr seid halt nicht gesetzlich rentenversichert. So. Und dann gibt es jetzt nicht nur die Rentenauskunft, sondern man kann auch sagen, Liebe Deutsche Rentenversicherung, was ist denn hier bei mir mit so Lücken? Ja, genau, das habe ich schon mal erstellt, habe ich mir auch gemacht. Ach so, ja geil, ja. Das wollte ich dir nämlich sagen. Ich dachte, und das war echt ohne Scheiß. Ich dachte erst so, naja, guckst du dir das mal an, weil ich das im Radio gehört hatte, ganz oldschool im Radio gehört, dass es das geben soll. Und habe das dann gemacht und da klickt man drauf und dachte, ja, jetzt muss ich ja bestimmt irgendwie nochmal so ein Konto eröffnen. Nee, da kommt einfach gar nicht. Genau, du gehst einfach da rein und dann sagt die Rentenversicherung so, der authentifizier dich mal mit der Ausweis-App, alles klar, ja. Machen wir, okay, schön, ach, du bist das, Herr Brun, sehr gut, ja, das hier, was willst du denn haben? Und dann klickt man da drauf und sagt, ja, ich möchte jetzt gerne wissen, was sind so Zeiten, die ihr nicht kennt. Und dann schmeißt das Ding einfach im PDF aus. Und zwar auf richtigem wie Papier, es ist dasselbe Service. Ist dasselbe Service, es sieht tatsächlich aus wie so Schreibmaschinenschrift. Ja, was aus demselben Mainframe rausfällt. Genau. Deswegen ist es auch, der ist auch offline nachts. Für Wartungsarbeit und Backups. Geil. Es kann gut sein, dass wir das jetzt machen, dass es nicht funktioniert. Geil. Und dann macht man das so an und dann schmeißt der einem nicht nur aus, dann sagt er hier direkt, das Versicherungskonto weist bis zum 31.12.21 die im beiliegenden Vordruck aufgeführten Lücken auf, schreiben die mir hier innerhalb von Sekunden. Zur Vervollständigung des Versicherungskontos bitten wir daher, nähere Angaben zu diesen Zeiten zu machen, zum Beispiel krank, arbeitslos, bei der Agentur für Arbeit gemeldet oder nicht gemeldet, nicht versichert und so weiter. Sollte eine rentenversicherungspflichtige Beschäftigung vorgelegen haben, geben Sie bitte den Namen und die Anschrift des damaligen Arbeitgebers sowie der damals zuständigen Krankenkasse an. Ja. Wir bitten, den Vordruck mit den notwendigen Urkunden und sonstigen geeigneten Beweismitteln in dieser Zeit innerhalb von 4 Wochen zurückzusenden und so weiter und so fort. Und dann wird da ein Vordruck ausgespuckt und da steht hinten drauf, hier, bitte urschriftlich zurück an, dann ist hier noch so ein Kopf mit den eigenen Daten, die kann man bitte noch vervollständigen mit der Telefonnummer, die offensichtlich noch nicht kennen. Ja. Wenn man das möchte. Und dann in der Zeit, und dann sind die aufgelistet, es gibt tatsächlich zwei Zeiten, vom 17.07.2005 bis zum 30.09.2007 sowie vom 01.04.2018 bis 31.12.2021 wissen die einfach nicht, was ich gemacht habe. Und jetzt sage ich denen das. Ja. Toll, oder? Ja, das ist geil. Und es ging echt ohne Scheiß. Und es war tatsächlich der ersten Services, die mit der Perso-App 2 funktioniert haben. Die waren top of the notch. Nee, aber diese Rentenauskunft ist ganz neu. Nee. Also dieses Rentenkonto, dieses gemeinsame Rentenkonto ist jetzt neu. Die Rentenauskunft, also das, was du jährlich zugeschenkt bekommst, konntest du schon seit 6 Jahren abrufen können. Gemeinsames Rentenkonto, meinst du? Genau, was jetzt neu ist. Ja, dass alle Rentenversicherungen. Genau, private, gesetzliche, betriebliche sollen auch bitte alle mitmachen, das ist leider nur freiwillig, aber der Staat sollte da ein bisschen forcieren, das quasi. Bitte alle ihre Informationen. Alle schütten ihre an die deutsche Rentenversicherung. Genau, und du hast eine gemeinsame Rentenauskunft und du siehst auf einen Blick, wie ist deine Altersvorsorge Stand heute. Geil. Das ist super geil, weil das ist halt so dafür, weißt du halt, Leute haben halt mehrere Verträge. Sie haben eine Riester-Rente, sie haben ihre gesetzliche, oft irgendwo noch was Betriebliches rumliegen. Ja, genau. Manchmal ist da noch ein Vorsorgewerk und weißt du, niemand hat, also meine private Rentenversicherung hat kein Online-Konto. Das ist eine Bude, die kommuniziert nur über Makler. Die haben eine Webseite, auf der gibt es irgendwie 3 Menüpunkte und den Rest hast du bitte über deinen Makler reinzuholen. Und die senden ja einmal im Jahr so einen Zettel, auch schön Schreibmaschinenschrift und so. Wenn die das mir online melden würden, dann könnten sie diesen Zettel erstens sparen und zweitens, ich könnte halt regelmäßig nachgucken und ein Gefühl haben, stimmt alles noch. So. Ja. Das ist total super. Muss halt nur mal gesetzlich forciert kommen. Jetzt ist es freiwillig, aber es ist eine super Idee, weil das ist, glaube ich, daran scheitert, dass die Leute keinen Überblick haben über Altersvorsorge. Aber das fand ich, war schon mal echt, ja. Also ohne Witz, es hat 3 Minuten gedauert, war das Ding ausgedruckt vor mir. Geil. Ich fand das irgendwie so gut, vielleicht sind meine Erwartungen auch einfach so niedrig. Die sind stark, aber es gibt wenige Services, die einfach so funktionieren. Was wohl funktioniert ist, jetzt schon mal in Berlin gemacht, ist Kfz ummelden. Ja. Funktioniert. Mhm. Einfach QR-Code abkratzen, abmelden, habe ich schon mehrfach gemacht im Familienkreis. Funktioniert wunderbar. Führungszeugnis beantragen, relativ simpel, einfach beim Bundeszentralamt für Justiz, glaube ich, ist es. Kannst du einfach Bundesamt für Justiz, genau. Ja, Bundesamt für Justiz, kannst du mit E-Perso beantragen, kommt ein paar Tage später. Super. Aber wie kannst du da bezahlen? Per Kreditkarte, per PayPal sogar, meine ich. Okay. Nee, PayPal nicht. PayPal kannst du beim Land Berlin. Beim Land Berlin, wenn du zum Beispiel ein Gewerbe anmeldest, kannst du auch mit PayPal bezahlen. Ja, okay. Aber so, ich meine, Kreditkarte, Lastschrift oder Giropay oder so ein Bullshit halt. Okay. relativ simpel. Die Dienste sehen richtig furchtbar aus. Es sieht aus, als wären sie vor 20 Jahren programmiert worden, aber sie funktionieren tadellos. Ich habe neulich beim Landkreis Wittmund eine Sperrmüllkarte beantragt. Digital? Ja. Okay. Und es sieht, ruf das mal auf. Ruf mal jetzt einfach, mach das mal. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Könnt ihr auch zu Hause einfach mitmachen. So, Google das mal, Sperrmüll-Landkreis Wittmund. Sperrmüll-Landkreis. So. So, Sperrmüllentsorgung durch Abholung. Genau. So, einverstanden. Wir werden mal Cookies verarbeiten. So. So. Dann ist hier rechts Formulare. Sperrmüllantrag. Genau. So, dann komme ich hier auf den Formularservice Niedersachsen. Das sieht aus wie eine Steuererklärung. Moment. Das habe ich, ist nicht das, was ich gemacht habe. Ach so. Dann musst du mal zurückgehen. Vielleicht ist es was anderes. Aber es ist sehr, sehr, sehr schön. Also es sieht aus wie eine Steuererklärung. Finde ich sehr, sehr gut. Und es ist ein Land Niedersachsen Copyright, zentrale Formularservicestelle. Okay. Ja, das dachte ich mir. AGV, nee, geh mal raus. Man kann das nämlich online stellen. Sperrmüllantrag, Entwurf der Stadt Cuxhaven, oder? Direkt zum Ziel, Abfuhrkalender. Sperrmüllabholauftrag. Ja, wahrscheinlich ist es das. So, wo klicke ich denn hier? Ach, zum Online-Antrag. Ah, siehst du, guck mal, ich zum Online-Antrag. govconnect.de, aha. Erstellt mit Formular Solutions Antragmanagement. Ach so, okay. Ach, das ist wirklich ein bisschen erklärt noch. Weiter. Ach ja, tatsächlich, so richtig mit Formular und so. Genau, hast du so eine Maske und dann gibst du da irgendwie deine Daten ein. Dann musst du noch sagen, so, ja, was hast du denn hier zum Abgeben? Was hast du denn da? Ja. Und du hast irgendwie 5 Kubikmeter oder so und das kostet dann, ich weiß gar nicht, 14 Euro oder was oder 7 Euro oder so. Nicht viel Geld. Dann gibst du alles ein und dann, und das sieht auch alles, das sieht ja jetzt so halbwegs okay aus. Ja, ne? Das ist so, ausreichend, ja. Genau, das ist halt irgendwie alles klar. Da gibst und es ist barrierefrei, das ist das Wichtigste. So, alles schön. Und dann kommst du zum Bezahlen. Ja. Und dann denkst du, jetzt hat sich hier irgendjemand aufgeschwungen und will mich abzocken. Warum? Weißt du, weil das einfach, das sieht, da ist irgendwie so ein Bruch drin. Es ist wie bei Union. Hast du mal damit bei Union mit Kreditkarte bezahlt? Ja. Das, da kommst du auch auf eine Webseite, die aussieht wie aus 98. Genau. Und sowas hat man da auch. Und dann denkt man so, ich irgendwie habe die Visa-Grafik ist verpixelt. Ist zwar das neue Logo, aber sie ist trotzdem verpixelt. Irgendjemand möchte mir hier irgendwie Geld ab, möchte mir Geld abziehen oder so. Und habe ich aber gedacht, nee, machst du es einfach, vertraust du einfach mal dem Landkreis Wittmund. Und habe es dann gemacht. Und dann ging es tatsächlich auch durch und hat funktioniert. War ganz gut. Kann man also auch so machen, ohne Ausweis-App, weil wozu braucht man die? Übrigens, lustig ist ja auch, was so an Daten auf dem Ausweis gespeichert sind. Ja. Das sind ziemlich wenige, finde ich. Nö, das ist ja nur, gibt es da eigentlich noch diese Datenbank? Also hier, warte, hier Einstellungen. Ja, du kannst dir anzeigen lassen, was gespeichert ist und das ist weniger, als draufsteht, das lustigerweise. Stimmt. Das braucht ja nicht viel, das ist ja eigentlich nur... Ich glaube mal, aber irgendwo hier Anbieterliste. Hier mal, guck mal, hier Bürger. Genau, Anbieterliste, da gibt es auch ziemlich viel. Aber da sind, was... Ist nicht so viel, leider. Ja, was erschreckend ist, ist, wenn du guckst, also Bürgerdienste gibt es ja, aber wenn du bei Versicherungen zum Beispiel guckst, gibt es irgendwie die Online-Service der Pronova BKK. Ja, das ist, genau, das ist echt... Diese Mini-Betriebskrankenkassen, die wieder keiner kennt. Weitere Dienste. Foxdocs bei Develop, Dokumente sicher ablegen. Der Bitkasten, ihr digitaler Briefkasten. Ach du Scheiße, wer hat sich das denn ausgedacht? Ach guck mal, ein Zollportal kann man sich auch anmelden. Das ist sehr gut. Jahresunterhaltsvorschuss hier. Unterhaltsvorschuss online. Okay. Ja, bisschen weird. Aber man kann hier, was kann man noch so bestellen? Aber ja, aber ich guck mal kurz, ob ich jetzt mal meine Renten einsehe. So, drv.de. Ah nee, das ist die Reisewirtschaft. Deutsche Rentenversicherung Bund, haben die, sind die jetzt? Oh, guck mal, Akteneinsicht in Stasi-Unterlagen geht auch online. Ja, dafür bin ich zu jung, ich glaube, ich habe keine. So, Online-Dienste. Ja, man kann aber irgendwie so Verwandte abfragen. Ja, yes, aber dafür brauchst du auch deren Einwilligung. So, ich guck mal hier, so Ausweis-App mal gestartet. So, dann gehe ich mal hier. Ach, seit dem 1. November 2014 gibt es die Ausweis-App 2 schon. Ja, ja. Krass, das kommt ja echt, das ist jetzt fast 10 Jahre. So, mal hier ist ein Self-Service. So, ich hätte gerne. Ah, nee, es gibt diesen Self-Service, Online-Dienste. Ich möchte mich nur anmelden. Das ist ein bisschen verwirrt hier, dass man das irgendwie. Mach das am besten aus der. Ich habe das aus der Ausweis-App 2 heraus aufgerufen. Ich möchte mich anmelden. Hier können Sie sich weiter. Hier, mit dem Ausweis so. Ah, da. Das ist das, was ich suche. So, anmelden für registrierte Nutzer. Das bin ich schon. So, Ausweis-App öffnet sich. So, dann muss ich kurz hier die Ausweis-App aktivieren und diesen Koppelmodus, Fernzugriff. Und dann koppeln, starten. Gucken wir, ob das rafft hier. Müssen wir noch im selben WLAN drin sein, das sind wir, glaube ich. Verbinden. Es wurde kein Kartenleser gefunden. Na, gucken wir nochmal zu den Einstellungen. Doch, kaputt. Ah, jetzt hat er es. Okay, Aufweis auflegen. Das ist, funktioniert relativ gut tatsächlich, wenn ich einfach nicht auf den falschen Knopf gedruckt hätte. Ja, ne? So, meinen Ausweis dranhalten. Den richtigen Winkel auf dem iPhone finden. Du musst schon deine PIN, will er schon haben. Ach so, jetzt habe ich es. EID-Scan abgeschlossen, so. Jetzt bin ich online als Dennis Mohrhardt und hätte ich gerne einmal kurz meine Lückenauskunft. So, hier. Und hier vom 1.6.2011 bis zum 4.8.2013 ist eine Lücke. Die könnte ich noch ausfüllen. Ja, dann druckst du das jetzt sofort aus und schickst es innerhalb von 4 Wochen zurück. So, und dann gehe ich mal hier nochmal hier auf meine, Renteninformationen. So, Renteninformationen, klick. Und das ist dasselbe Schreiben, wie das gedruckt kommt. Ja, genau. Das ist das richtige Design. Genau, das habe ich auch. So, auch das ist sehr, sehr gut. Ja. Ich habe 8,31 Punkte schon gesammelt. Endgültig. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, kannst du den Versicherungslauf dir geben lassen, wo alles draufsteht. So. Das ist schon gut. Ja. Das ist... Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Also ja. Wer das noch nicht gemacht hat, macht das einfach mal. Das ist auch echt witzig, das zu tun. Also ich fand das irgendwie ganz, ganz spaßige, weil das tatsächlich mal eine Sache war, die irgendwie, die einfach funktioniert. So, und ist jetzt nicht, kann man alles irgendwie noch schöner machen und sicherlich, aber es funktioniert tatsächlich, fand ich, wurden meine geringen, wie sagt man, geringe Erwartungen ja. Wurden übertroffen, meine geringen Erwartungen wurden übertroffen. Das oh, hast du auch Zeiten im Beitrittsgebiet? Was? Naja, wenn du in der Agentur, die ich gearbeitet habe, war ja, im ehemaligen Beitrittsgebiet. Ach so, ja. Und deswegen habe ich Ostentgeltpunkte gesammelt. Ich war ja mal beschäftigt vor meinem Referendariat in der Verwaltung des Deutschen Bundestages. Oh, und hieß in Ost-Berlin. Ich meine ja. Ja, dann hast du Ostentgeltpunkte gesammelt. Also ja, ist sie so, ja. Aber ich meine, das zählte auch so. Ja. Und dann gab es auch, müsste ich mal gucken. Ich war da von, ich glaube, Juli bis Januar, ja. 7 Monate Wartezeit aufs Ref, ne? Aber ich glaube, ich habe dann auch nur das geringere Weihnachtsgeld bekommen. Ah. Das ist ja immer noch nicht voll angeglichen. So, bei den Rentenentgeltpunkten ist es jetzt angeglichen tatsächlich. Ja? Die wurden jetzt Ost-West angeglichen. Nachträglich auch alle, oder? Ja, ich meine ja. Also quasi, wenn du jetzt Ost-Rent, also quasi vorher waren ja die Punkte Ost-West unterschiedlich wert, jetzt sind sie gleich wert. Okay. Deswegen steht es auch, ich meine, im Verlauf stand auch drin, welche Punkte waren Ostpunkte, aber das steht auch nicht mehr drin tatsächlich. So, deswegen, ja. Also wollte ich mal kurz empfohlen haben, ich fahre jetzt auf jeden Fall im Urlaub an einen Ort, an dem ich hoffe, dass ich noch irgendwie Zeugnisse von 2005 bis 2007 finde. Vor allen Dingen, naja, egal. Nur vom, glaube ich, 1.7. bis 30.9.2007, da war einfach gar nichts. Da habe ich gewartet. Naja, gut, so ist es auch abgehakt. Die Post kommt nicht, das haben wir jetzt auch gemacht, Verwaltungsdienstleistungen. Geil wäre es natürlich auch, das muss man schon mal sagen, wenn einfach so alle möglichen Leute, die, also ich fände es ganz geil, wenn irgendwie so Versicherer und Banken mal über diese Ausweis... Der traurigste Satz hier ist. Was denn? Die Wartezeit beträgt 35 Jahre mit Beitragszeiten, Ersatzzeiten, Anrechnungszeiten und Berücksichtigungszeiten. Diese Wartezeit ist derzeit noch nicht erfüllt. Es fehlen noch 25 Jahre und 3 Monate. Für die Altersrente, meinst du? Für die Altersrente. Ja, okay. Das ist traurig. 25 Jahre und 3 Monate noch durch. Du musst, ja, gut. Was ich sagen wollte ist... Ich gucke gerade, das ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Ich habe falsch geguckt. Aber auch für die langjährigen Versicherten fehlen mir 25 Jahre und 3 Monate. Ach so, genau. Was ich noch abschließend sagen wollte, ich fände es ja irgendwie geil, wenn Banken und Versicherungen das auch mal machen würden irgendwie. Ja. Und oder auch sowas wie, was ganz nett wäre auch, wären so Carsharing-Unternehmen oder sowas. Ja. Dann muss man halt nicht mehr mit irgendwelchen Menschen in so strangen Videocalls sich authentifizieren. Und dann sagen die, ja, rufen Sie bitte, wir brechen das jetzt hier ab, machen Sie bitte nochmal neu. Die Verbindung ist zu schlecht. Das ist schon so oft passiert. Ja. Finde ich zum Kotzen. Dennis, gibt's noch auf Dinge, auf die wir hinweisen wollen? Ja, gibt es. Gibt es. Ich habe auf jeden Fall einen Podcast für euch. Wollen wir mal empfehlen. Und zwar muss ich ihn jetzt wieder finden. Hier, ihr könnt hören, und zwar eine völlig wirre Zusammenarbeit. Deutschlandfunk und ZDF haben einen Podcast gemacht. A Billion Dollar Apes. Über die Affen. Es geht um die Affen. Es geht um die Affen. Und unseren lieben Podcast-Freund Daniel Z. Ja. Der daran mitgewirkt hat. Ah. Und mit dem wir ja auch, der auch sozusagen mehr oder weniger Podcast-Schwager ist. Ja, nee, also freier Mitarbeiter unseres Unternehmens. Das möchte ich als Geschäftsführer und Gesellschafter da dem bitte widersprechen. Was, nee, stopp mal. Nee. Das ist schon, kann man schon so nennen. Es gibt doch, auch nur. Liebe deutsche Rentenversicherung in der Prüfabteilung für Pflichtversicherung. Wieso? Freier Mitarbeiter? Der ist kein Anerkenntnis von Rechtsstatus hier bitte an dieser Stelle. Ja, aber das kann man doch, glaube ich, schon sagen. Wir haben uns doch mit ihm einfach nur auf ein Vergütungsmodell geeinigt, mit dem wir leben können. Per Handschlag vor allem. Ja. Irgendwann fliegt das hier noch alles uns um die Ohren. Du machst ja die Buchhaltung. Ja, ich habe einen sehr guten Schredder, der DIN-Norm für nur für den Dienst. Nee, Bullshit, vertraulich. Also es geht in tatsächlich NATO-Level 2 oder so kann ich damit schreddern. Also wir bringen ja auch das Premium-Produkt, die Drombusch-Akten heraus. Ja. Ist die erste Staffel jetzt gerade gelaufen, könnt ihr euch gerne nochmal anhören, drombus.ch. Da könnt ihr mit uns gemeinsam, mit so ein paar Hanseln, die 80er Jahre Gewaltserie, diese Drombuschs anschauen und zuschauen, wie Demonstranten, aber auch Stadtstreicher von der Polizei Darmstadt verprügelt werden. Auch dann nicht nur in Staffel 1, sondern auch in Staffel 2 geht die Polizeigewalt weiter. Die nehmen wir gerade auf und die wird bald veröffentlicht. Und da macht Daniel mit. Und der hat, wie gesagt, hier sehr viel recherchiert für diesen ganz tolle, finde ich, ganz tollen Podcast, den man hier mal ruhig auswählen kann. 6 Folgen, erzählt von Jasna Fritzi Bauer. Sagt mir nichts. Das ist doch, die kennst du. War die schon mal in Paris? Ja, die war schon mal in Paris und die ist auch jetzt Tatortkommissarin und die hat bei Dogs of Berlin mitgespielt und hat sich, glaube ich, von 2 Nazis vögeln lassen oder so. Ich weiß nicht, ich habe es nie gesehen, aber ich habe noch nie, keine Ahnung. Okay, gut. Oder sie war selber Nazi-Braut. Who cares? Es ist passiert. Es gab auf. Ist es eigentlich schon Netflix oder war das noch eine Watch-Ever-Serie? So. 6 Episoden, ungefähr 30 Minuten lang, mal kürzer, mal länger. Das ist ja das Tolle an diesem Format. Ist ja nicht so zeitgebunden. Das ist ja nicht wie klassisches Radio oder Fernsehen. Man kann ja immer ein bisschen, aber auch mal ein bisschen kürzer. Ist ja, nee, aber ohne Witz, eine sehr toll recherchierte und erzählte Geschichte. Es geht um NFTs und es geht um, ja, Menschen, die mit NFTs Geld verdienen. Und so viel kann ich schon spoilern. Die sind alle shady. Das hätte ich noch zu sagen. Dennis, möchtest du noch was? Na, ich würde noch einen Doku-Tipp reinwerfen, wenn ja. Ich man darf. Und zwar Der Gerät 4.0. Made in Südwest aus der Serie vom SWR. Und ich weiß nicht, Der Gerät sagt vielen ja noch was. Oh ja. Ist ja diese automatische Dönerschneidemaschine. Ja. Und der Name ist ja entstanden von irgendeinem Beitrag im Landesfernsehen. Und da steht dieser Mensch, der hat wirklich was Innovatives erfunden hat. Und hat diesen dummen Fehler, aber hat sagt auch diesen Wunder, der Gerät schneidet schweißfrei das Fleisch. Der Gerät ist vom Chef im Geschäft. Und das greift Stefan Raab auf. Und er sagt noch einen viel besseren Satz, ja. Hast du vergessen. Er hat so einen leichten, hat halt so einen leicht türkischen Dialekt. Aber schwebelt schon rein. Ja, und sagt aber immer der Gerät und sagt, wir sind der Überzeugung, dass der Gerät eines Tages den Menschen ersetzen wird. Ja. Und diese Doku handelt quasi, ist tatsächlich mehr ein Porträt über den Menschen hinter der Gerät. Ich habe nochmal den Namen vergessen, das ist richtig peinlich. Und er erzählt natürlich auch dann von seinem Auftritt bei Stefan Raab und meint so, das hat mir das Leben gerettet, weil der da einfach wirklich bei der Familie wirklich hart in den Schulden stand, hat für dieses Gerät sehr viel Geld investiert, mhm, in Entwicklung, und das hat den da gerettet. Mhm. Wunderschönes Porträt, handelt auch von seiner Familie, und die arbeiten gerade quasi an so vor allem Döner-Schneidgeräten für die Industrie. So. Es gibt ja auch schon seit Jahren ein Gerät an der Warschauer Straße. Ja. Zufällig. Hast du da mal Döner gegessen? Nein, weil der Döner schlecht ist. Ja, es sieht auch so aus. Das ist leider so ein, es ist ein Touristendöner alleine. Ja, ja. Ist, sobald man einmal weiß, das ist glaube ich auch, das darf man nicht mal in einer Döner sein, das ist glaube ich eine Dönerzubereitung. Es gab ja irgendwann tatsächlich, wurde es mal Schmelzdöner zubereitet. Wurde es ja reglementiert. Und das ist ja nur Döner nennen, wenn es quasi X% Schichtfleisch ist. Okay. Und es darf nur halt so ein bisschen Brennstrom mit Hackfleisch gesteckt werden. Und wenn es nur Hackfleisch ist, das ist, glaube ich, nur eine Dönerzubereitung. Weißt du was, ich glaube, ich habe ja jetzt ab übermorgen Urlaub. Ich glaube, ich fahre am Donnerstagmittag, fahre ich mal schön zum Imren Grill. Was war das nochmal? Das war... Imren Grill hat mehrere Filialen in Berlin. Ja. Unter anderem eine in Berlin-Gesundbrunnen an der Pankstraße. Ja. Wo ich mal nicht unweit gewohnt habe. Was war nicht der Fischdönerladen, oder? Nee, der ist aber auch an der. Ja. Der ist aber auch. Nee, oh. Die Pankstraße, an der Badstraße, Entschuldigung. Oh, weißt du? Badstraße, ne? Fischdöner wäre jetzt geil. Die günstigste Straße von Monopoly. Da habe ich mal gewohnt. War eigentlich, also. War ich ganz nett da. Ich fand das da gut. Okay. Ist für Kinder nicht so cool. Ein bisschen schmutzig, vor allem die Spielplätze. Aber als Erwachsener lässt sich da ganz gut leben. Und ich glaube, ich fahre da hin und kaufe mir da einen Döner und gehe schön Mittagessen, kaufe mir einen Döner und trinke einen Tee. Das, was sich alles an Friedrichshain fehlt, so eine ja, Infrastruktur. Was meinst du, bis in Pankow ist? Ist echt tot, hier ist komplett Todehose. Hier ist einfach gar nichts. Das ist das Allerletzte. Ja. Das Einzige, ich kann halt ein bisschen Richtung Süden fahren, so ein paar hundert Meter, und dann ist alles voller Vietnamesen und Koreaner und es schmeckt alles gleich, und seit Corona kostet jedes Mittagsgericht 15 Euro. Oh, es gibt in Kreuzberg einen wunderbaren Laden, da habe ich immer Linsensuppe gegessen, Köfte im Brot. Oh, ich muss ja nochmal aus so Nostalgiegründen hin. Eine gute Linsensuppe vor allem. Oh. Habe ich schon erzählt, dass ich neulich, ich war neulich bei Angry Chicken, wo ich den Laden eigentlich verachte. In Kreuzberg? Ja. Und, wie war's? Geil, oder? Ja, ist leider lecker. Das ist so wie Resa Chicken. Eigentlich besser. Ah, wirklich? Ja, Resa Chicken ist mir zu Mainstream geworden. Ist einfach zu viel, Mann. Und vor allem der hier an der Eberswalder Straße, da Danziger Straße, da die Ecke. Da trifft sich die Welt. Wie, da trifft sich die Welt? Also das Publikum ist ranzig. Ja, aber jetzt ohne, also ich fände das, ich immer, wenn ich war jetzt auch nicht so oft da, aber ich fände das da recht lieblos. Ich finde, das ist schon, wenn du irgendwie in, weißt du, damals, ja, als Wrestling noch im Heimathafen, nicht im Heimathafen, sondern im hier, dem anderen Laden in Neukölln. Im Huxleys. Im Huxleys war. Ja. So, und wir vorher noch bei Resa Chicken essen waren. Und wir uns Familienmenü mal geteilt haben, oder? Wir uns Familienmenü geteilt haben. Und wir dann beide. Und an den Nachbartischen auf einmal Pascal Spalter und die halbe GWF-Crew saßen. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, da sind die irgendwie mehr bei der Sache. Hier wirkt das irgendwie echt nur so, als würde, 10 Sekunden in der Fritteuse reichen auch, wird eh gekauft, die Scheiße. Ich fand das ein bisschen lieblos hier. Außerdem habe ich immer noch ein bisschen Hass, weil die halt den Hotdog-Laden da verdrängt haben. So, weil wir jetzt hier abschweifen, Ikea hat neue Hotdogs. Also, weißt du, mal, Ikea vegane Hotdogs, neue, ne? Richtig, vegane. Ja. Donnerstag, Nachmittag fahre ich zu Ikea übrigens. Ja, Hotdog. Ja. Hotdog? Ich weiß nicht. Ich wollte mir eine Pfanne kaufen. Fährst du zum Ikea? In Lichtenberg? Ja, ich fahre wirklich zu Ikea. Ja, Lichtenberg? Ja, wohin sonst? Ja, dann geh mal auf einen diesen doofen Kiosk-Terminal und bestell für 50 Cent Kaffee, und dann kriegst du eine Quittung, wartest da wie so ein Depp und wirst dann irgendwie aufgerufen, deine Nummer. Also, das hat mich so ein bisschen, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht an diesen Terminals bei Ikea bestellen. Ich weiß nicht. Also bei McDonald's habe ich damit kein Problem, aber bei Ikea habe ich das falsch. Ja, aber das ist ja das. Ich möchte in der Schlange stehen. Ich verstehe diese Terminals bei Ikea auch nicht, weil Ikea produziert ja nichts auf Bestellung, sondern das ist einfach da. Ja. Deswegen wäre einfach eine kluge Warteschlange, die halt, weiß nicht, so agiert, dass du quasi eine Person kassiert und dann gibt sie was in die Hand und dann schiebt sich das weiter und das vorne wird es ausgegeben, einfach deutlich effizienter. Stattdessen staut sich da alles da irgendwie komisch rum und da stehen einfach irgendwie drei Mitarbeiter immer irgendwie ein bisschen nutzlos rum und ich so, was machen die denn da? Weil nur einer kassiert und macht das Zeug. Es ist sehr weird mit diesen Terminals, ich verstehe es auch nicht bis heute. Es ist einfach das Falsche. Wenn die mal was umbauen können, ja, dann ja ganz offensichtlich eine Rolltreppe für Einkaufswagen einbauen. Ja, ja. So, in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Nacht. Wenn ihr uns noch irgendwie unterstützen wollt, finanzieren sich verlangen, nach diesem ganzen Wahnsinn, dann könnt ihr vor allem beim nächsten Mal wieder reinhören. Es wird ein nächstes Mal geben, wir sind noch nicht ganz klar wann. Auf jeden Fall wird es eins geben. Und ihr könnt mal auf anycar.st/unterstützen gehen. Da findet ihr Hinweise, wie ihr uns auch noch all euer Geld überweisen könnt. Natürlich ohne versprochene Gegenleistung. Ja. Liebes Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg. Ja. Ist so. Richtig. Und ihr könnt da aber auch noch andere tolle Sachen sehen. Also wir haben auch immer irgendwie, weiß ich nicht, was gibt's da noch so Schönes? Gar nicht so viel. Aber viele alte Folgen, die ihr auch hören könnt. Ihr könnt mal die Datenschutzerklärung lesen, wenn ihr nichts vorhabt. Die haben wir bestimmt auch von irgendeinem Service illegal kopiert. Nee, schon legal kopiert. Okay, wenn du das sagst, ich vertraue dir da vollkommen. Umsatzschwellen ist das Stichwort. Und du weißt, wie unser Umsatz aussieht. Ja, aber du weißt auch schon, dass man das schnell aus dem Blick verliert, ne? Und wenn man dann irgendwann dann macht man sich über alles Gedanken, nämlich darüber, dass man jetzt diesen komischen Ich mache mir um Dr. Thomas Schwenke, von dem das ist, mache ich mir echt keine Sorgen. Das ist ein stabiler Mensch, der ist auf Mastodon. Meinst du? Oh Gott. Rechtsanwalt Dr. Tobias Schwenke. Ihr dürft uns aber auch ganz gerne so ein paar Sternchen geben im Apple Podcast Store, Google Podcast. Es gibt auch Samsung Podcasts. Ja, und wir haben alle gelacht, aber das wird genutzt. Wir haben die Drombusch-Akten da reingeschmissen und man muss sagen, das hat sich jetzt ein bisschen ausgeglichen, ja. Aber so die, ich sag mal, nach so den ersten 100 Downloads war Samsung Podcasts echt prominent vertreten. Das sind die mit den Handyklapphüllen. Das ja, ist eure fucking Zielgruppe. Ja, aber das ist jetzt, die haben das dann bei der ersten Folge gesehen und haben die gehört und haben gedacht, nee, das ist zu edgy für uns, genau. Wir müssen auch, das ist auch eine Sache, die uns ans Herz gelegt wurde. Wir sollen doch bitte mit den Machern von drombusch.de zusammenarbeiten und Interviews mit den Darstellern führen. Das ist genau das, was wir vorhaben. Ihr könnt uns aber sehr gerne auch noch auf Spotify Bewertung geben. Ob dieser hat Dennis uns wahrscheinlich auch schon hingeschrieben, obwohl ich ihm nie meine Zustimmung dafür erteilt habe. Das dürft ihr sehr gerne machen. Ansonsten empfehlt uns weiter. Bleibt uns gewogen und dann hören wir uns demnächst wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.